2. Ich laufe jetzt schon. Also was ich natürlich versuche, ist in einer einigermaßen natürliche Haltung zu geraten, damit wir hier ein Gespräch führen, was man uns auch abnimmt. Und nicht nur eins, sondern wir sprechen direkt ins Mikro rein. Ja, aufrecht. Und ich versuche aber trotzdem mal nah am Mikro zu sein. Es ist so natürlich, dass ich jetzt so einen riesen Popschuss ist vor dem Mikro. Ich sehe dein Gesicht gar nicht mehr. Wie wir immer reden. Wenn wir uns privat treffen. Ja, also, ist so natürlich. Also die Leute kennen ja primär deine Stimme, deswegen ist es jetzt ein bisschen schwer, dich zu verorten visuell. Aber dein Kopf ist wirklich kreisrund und passt genau auf diesen Popschuss. Das heißt, Stefan sieht wirklich nur die Ohren, das links und rechts. Nur die Ohren. Wahrscheinlich das Schönste, was mir jemals jemand gesagt hat. Wo wir gerade bei Vergleichen sind und Geometrie, du klingst wie Jörg Thaddäus. Ist ja schon gesagt worden. Das ist unfassbar. Ja, ne? Ich weiß, permanent sagen dir Leute irgendwas, du siehst aus wie... Ja, das ist wirklich heute wieder. Zwei Leute haben gesagt, genau. Du siehst aus wie... Jörg, was war es heute nochmal? Alligator. Stein. Alligator. Ah, nee. Ja. Also Oppenhövel, das habe ich ja jetzt ist von Mokisch gehört. Na, ja. Aber du klingst wie Jörg Thaddäus. Ja. Du bist der Jüngere von euch beiden, ne? Ich bin der Jüngere. Ja, ich bin wesentlich jüngere. Ich bin 10 Jahre jünger. Aber man kann sich tatsächlich fragen, ab wie vielen Leuten, mit denen man verglichen wird, wird es zu einer Beleidigung? Weil irgendwann hat man einfach keine Persönlichkeit mehr. Ich glaube, das ist so ein bisschen Stefans Problem. Problem, naja, also Max Giermann, keine grandios, hat man gesehen, ist Sketch History, der ist in Kinski geschlüpft, kann auch noch andere Sachen, die ich jetzt mehr hätte vorher aufschreiben können, aber einen sehr guten Hefezopf. Der kann sehr gute Sachen machen und weil er einfach so aussieht wie viele Leute. Oh, das ist vielleicht. Das ist der Grund. Kostüm. Das ist der Grund. Das ist eine gute Qualität. Ja. Ich will gerade schön reden, ich will gerade die Situation schön reden, dass ich aussehe wie viele Leute. Ja, dein Gesicht ist eine Leinwand. Und es gibt gute Leinwände und es gibt halt auch... Mein Gesicht ist wie ein Blatt Papier und ich könnte es füllen. Warte mal ganz kurz, ich merke schon, das Gespräch ist scheiße bis jetzt. Lass es mal ganz kurz... Oh Gott, so groß ist die Dose. Das ist die King-Size-Dose. Genau. 1 Liter Booster. Trinken wir da zusammen draus? Den haben wir tatsächlich nie... Ist das so eine Art Freundschaftstest, oder? Ein bisschen, ja. Den haben wir tatsächlich nie benutzt und heute dachte ich mir, öffnen wir ihn. Also es ist der 1 Liter Booster. Es hat was sehr Fallisches. Und ich versuche dabei nah am Mikro zu bleiben. Es hat was sehr Fallisches. Es ist ein riesiger Lustprängel, würde ich sagen. Der Boost Your Male Insecurities Booster. Ja, ich habe mir mal den Booster Absolute Zero aufgemacht. Da riecht er was. Und ich habe einen kleinen Salat, vielleicht bin ich ein paar Meter. Ich weiß nicht, also... Da schwimmen ja Schinkenwürfel drin. Also, jetzt, ihr habt schon gehört, wir haben heute einen Gast, ne? Den Stefan. Stefan ist Kamel. Hallo, herzlich willkommen. Steven Titch ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, fantastisch. Nee, es gibt ja tatsächlich ein paar Ungereimtheiten, was die Aussprache deines Namens angeht. Und da möchte ich jetzt einfach mal Klarheit schaffen. Okay. Es ist Ralphe Ruthie. Tatsächlich, der ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Im Podcast UFO. Rolf Grote. Steven Titchler, wie immer, auch natürlich dabei. Muss man nicht erwähnen. Ist wahr. Ich hab mir meinen Booster Absolute Zero ist eben runtergegangen, aufgemacht. Du erwähnest es bereits? Einfach mal so ein bisschen, einfach so ein bisschen. Ich probier das jetzt mal. Wollen wir hier ganz... Ja, lass uns anstoßen. Ich glaube, es ist weniger Kalorien. Kann man nochmal wenigstens hier eine Bar simulieren oder... Prost. Ich glaube, es ist trotzdem maximal Energy, minimal Kalorien. Ich glaube, ich bin Booster noch nie so erfrischt worden. Ja, guck mal auf die Nachwirkungen. Lass das mal... Auf die Wirkung. Ich glaube, das hier ist schon eine der Nachwirkungen. Das denke ich sei hier. Aber wir haben ja heute einiges vor. Wir müssen geboostet sein. Wir werden heute ein bisschen über deine, ich sag mal... Ganz kurz, wir müssen ganz kurz synchronisieren. Sonst haben wir keine Chance, das irgendwie zusammenzubekommen. Wir müssen alle gleichzeitig klatschen. All the single... Wie wollen wir synchronisieren? Ich glaube, du musst einmal reinklatschen. Jetzt. Dann in beide. Warte. Sehr gut. Das sind die Tricks. Das waren sehr männliche Klatscher. Wir brauchten 30 Folgen, um zu merken, dass wir so Tricks läuft. Brauchen, um es zu synchronisieren. Wir haben manchmal so ein Phasing da drauf gehabt, das ist richtig. Ja, wir haben maximal... Wenn es diese Phasenverschiebung gibt und das so leicht phased. Tu doch einmal so, als würdest du den Begriff kennen. Ja, wir wollen heute ein bisschen über deine, ich sag mal, skandalgetränkte Karriere reden. Da ist ja... ich hoffe, ihr habt den schmutzigsten Scheiß aus dem Bulli gezogen. Ja, wir reichen ja schon wahnsinnig weit zurück. Ja. Ne? Also ich glaube, damals Frau Buschert, 7. Klasse war es oder sowas? Ja, aber das war... Also zum einen hat sie mich provoziert, zum anderen war sie auch einfach eine hotte Gilf. Also. Ja, ich weiß, aber ich glaube, da haben wir uns, was war das, 8. Stunde oder sowas, du wegen diversen Bemerkungen, schmierigen Bemerkungen, ich wegen gefährlicher Jagd auf Mitschüler mittels Steinbrocken, wir waren damals Nachsitzen. Wie nannten wir uns? Wir waren die Roten Raben. Ja, die Roten ich. Raben. Ich glaube, wenn man heute noch in den Schulraum gehen würde. Ihr wart die Roten Raben. Ich glaube, man würde heute noch auf der letzten Bank, hinten links war es, ne? Neben... Na klar, da ist auch die Kerben noch alle in der Tischplatte, aber einfach um das Publikum zu verwirren, haben wir uns Katzengesichter gemalt. Ja. Und deswegen kriegen wir das zusammen. Das. Ja? Und wir haben Delfingeräusche gemacht. Warte, Delfingeräusche, Achtung. Das waren wir, die roten Rahmen. Die so roten sind wir immer durch die Schule gelaufen. Und machen wir uns nichts vor, das Einzige, was von den roten Rahmen geblieben ist, sind die Initialen und daraus habe ich dann meinen Künstlernamen abgeleitet. Und wie spricht man ihn aus? Rocco Beppo Zippolini. Rocco Zippolini. Ich glaube, wenn man heute noch in die 8. Klasse gehen würde, man würde immer noch die schmutzigen Cartoons sehen, die ich damals reingekratzt habe. Mit diesen Leuten, mit diesem Tod, ne? Und dann dieser Typ, der in der Wand wohnt, habe ich mir damals ausgedacht. Und der sprechende Baum und alles. Also das war für mich so eine kreative Phase. Eine Wichse. Und ich glaube, da stand auch mein Name relativ deutlich unter diesen Entwürfen und als urheberrechtlicher Anspruch, glaube ich, würde das heute auch noch durchgehen. Also Klar. Ich will jetzt hier gar nichts sagen. Meine Karriere ist auf Sand gebaut, machen wir uns nichts vor. Das Kartenhaus fällt in sich zusammen. Heute sind wir hier, um das alles, also du gräbst eigentlich jetzt schon, ne, an meinem Fundament. Man muss ja sagen, dass du der perfekte Gast für einen Podcast bist. Stefan, oder? Nee, er hat nur auf mich gezeigt, weil er mir meine Anekdote vorweggreifen musste. Mein zurechtgelegten Witz. Ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass du der maximal schlechteste Gast für ein Radio bist eigentlich, weil du nur... Weil du nur visuell funktionierst. Ja. Dein ganzes Leben baut auf dem Visuellen. Das hätte man nicht beleidigender ausdrücken können, glaube ich. Das ist ja vor allem auch, es stimmt ja einfach. Wir machen immer so eine Good Cop, Bad Cop Nummer. Aber in der Generalprobe war ich wesentlich sympathischer Good Cop. Also ich habe noch heute eine E-Mail bekommen von einer Mutter, die gefragt hat, ob ihre 15-jährige Tochter... Hier lasse ich eine Kunstpause einfach um euch. Okay, ganz kurz. Ja. Ich habe schon 10 Fragen aufgeploppt gerade. Die Fantasie schweifen zu lassen. Man schweift. Auch gerade, dass die Mütter schreiben. Das also ist ich bekomme wirklich relativ häufig Anfragen nach von Müttern. Schulpraktika, ne, dass Leute halt bei mir. Damit du mal ein bisschen weiterkommst in der Karriere. Richtig, das Zeichenhandwerk lernen können. Und das ist einfach totaler Nonsens, weil ich weiß nichts darüber. Ich bin ganz, ganz schlechter Zeichner. Viele von euch werden das ähnlich sehen. Aber es dient dem, was ich erzählen möchte. Also ich kann das zeichnen, was ich möchte. Mir geht es um Mimik, Gestik, dass man erkennt, wie tickt die Figur jetzt, wie steht die der anderen gegenüber und der Rest, Fluchtpunkte setzen, sowas interessiert mich nicht. Und wenn jetzt so eine Schülerpraktikantin bei mir gerne lernen möchte, wie sie das Zeichenhandwerk lernt. Dann weiß ich schon mehr als du. Auf jeden Fall, ich bin der denkbar schlechteste Ansprechpartner dafür, weil mir geht es nur um Humor. Und also eigentlich sind es, tatsächlich ist das ja auch in meinem Bühnenprogramm so, dass man vieles auch einfach vorlesen oder nacherzählen kann oder in eine Geschichte verpacken. Und in Tweets verpacken? Ja, manchmal hau ich da einfach so einen One-Liner raus oder sowas, weil mir geht's um Humor. Ja, sehr gut, uns nämlich auch. Ach komm, ja, aber da habe ich im falschen Raum gelandet. Eigentlich schade, dass wir die ganze Folge, die jetzt irgendwelche Grafikerfragen stellen wollten und Fluchtpunkte, hat uns wahnsinnig interessiert. Also ein bisschen schade, dass wir das nochmal die Farblehre. Antworten. Wenn Sie das malen können, können Sie auch das malen. Die Farblehre würde mich interessieren. CMYK? Bist du der RGB oder der CMYK-Typ? Das war die Frage. Ich habe vor allem jedenfalls gutes Farbsehen. Das machen wir doch beim Führerschein, ne? Ja, Farbsehen und Sehtests. Was ist deine Zweitlieblingsfarbe? Ocker. Auf jeden Fall locker. Nee, mir geht's ja, also ich finde es ja toll, wie Bilder und Farben wirken können. Also unabhängig jetzt von der Botschaft hat es für mich immer so was ganz Unmittelbares. Also so ein Bild, das nimmt dich ja irgendwie ein. Also das ist ja noch vor jedem Verstehen und Perspektiven. Das ist immer so ein, hat für mich so was ganz Emotionales, Direktes, was mich irgendwie direkt persönlich angreift. Da kann man sich ja fast nicht wehren. Es ist ja fast eher anstrengend, sich gegen so ein Bild zu wehren, als wirklich darauf zuzugehen. Werde ich nicht, lass es zu. Lass es rein. Ich versuche es zuzulassen, aber manchmal ist es auch für mich einfach zu stark. Chessbreaker unter den Cartoonisten. Für mich ist es auch manchmal einfach zu stark und deswegen muss ich mich auch oft von deinen Sachen einfach kurz entfernen und zu sagen, wow. Ja, das magische Auge. Mal einen Schritt zurückgehen. Das Kunstwerk im Ganzen betrachten. Das war jetzt gerade eine Fantasiewelt. Ne? Also es ist jetzt nicht, ich bin mit diesen Figuren so eins geworden. Es ist so, als würde ich sie schon ewig kennen. Für alle, die jetzt zugeschaltet haben, Florentins Eltern wissen vielleicht noch, wovon er spricht. Ja, die sind heute hier. Wir können sie einfach mal ganz gut aussehen. Und es sind auch meine Eltern. Hallo, viele Dinge ich bin Florentins Vater. Nee, das sollten wir nicht machen. Das sind diese Einbahnstraßen, irgendwie diese Hörspiele, die wir ab und zu mal. Aber Hörspiel ist ein guter Stichpunkt, denn du bist ja nicht nur für deine Cartoons bekannt, sondern auch für deine Synchronarbeit. Ich glaube, du machst ja die Windows 10 Fehlermeldung, oder was? Oder was machst du genau? Er hat schon wieder so ein Gag-Dokument zurechtgelegt, mit dem ich nicht klarkomme. Hab ich nicht! Du hast die ganzen Sachen, die du gerade aus. Die denkst du nicht gerade selber aus. Ich bin diese hilfreiche Büroklammer, ja. Ja, genau. Ja, die wird gar nicht gesprochen, ne? Die hat ja nur diese Sprechblase. Aber sie wurde gemalt. Nee, aber für die Blinden-Variante des Betriebssystems. Ja. Blindenfußball ist ja auch ein großes Thema für dich. Hast du da nicht einen Gag zu? Komm. Hammer raus. Da hast du was im Petto. Haben wir lange nicht mehr gehört. Also, pass mal auf, Leute. Blinde Leute können auch Fußball spielen. Ich finde es echt scheiße, dass ihr euch darüber lustig macht, weil das Wort Behinderung existiert für mich nicht. In meinem Vokabular steht nach... Inklusion. Steht nach Behörde. Nach Behörde steht bei mir direkt... Behilfswerk, ja, und Behinderung ist bei mir komplett raus. Das gibt's nicht. Für mich hat jeder Mensch die gleiche Möglichkeit und jeder Mensch, der Fußball spielen möchte, darf auch Fußball spielen. Dafür setze ich mich auch für meine Stiftung ein. Nicht jeden Tag. Die Florentin Wilhelm Fußballstiftung. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten 3 Jahren einmal war ich, glaube ich, bei der Versammlung, aber auch nur ganz kurz. Aber im Endeffekt, es ist alles da, tatsächlich. Du engagierst dich ja tatsächlich, aber jetzt mal weg von allen Witzen hier. Oh Gott. Du engagierst dich ja tatsächlich viel für, was war's? Leute. Für Leute, genau. Es gibt ja wahnsinnig viele Leute. Das ist ja oft so ein Ding, dass man denkt. Also zum Beispiel habe ich bei deinem Cartoon gesehen 2000 positive Bewertungen. Da dachte ich, hollaro. Da muss es ja, wo wenn man mal ein bisschen rechnet. Auf welchem wo? Auf hute.de, wo man alle deine Cartoons angucken kann, deine Bücher kaufen kann, für deine Bücher wahrscheinlich Tickets buchen kann. Da habe ich gesehen 2000 positive Bewertungen bei einem Cartoon, wo ich sagte jetzt, naja. Ist okay. Aber da dachte ich, wenn 2000 Leute den gut finden. Hochgerechnet muss es ja mindestens 400 Millionen Menschen geben. Nein, Moment. Wenn es 2000 gut finden, finden es immer noch ca. 6 Milliarden Scheiße. Also 6 Milliarden Menschen haben nicht aufgefallen. Stefan hat vollkommen recht. Warum? Was macht das mit dir? Es ist tatsächlich so, dass ich manchmal inzwischen, kommen wir mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Ich finde es selbst ein bisschen irre, wie viele Leute mir eigentlich bei Facebook folgen. Das sind ja irgendwie jetzt, geht auf die 900.000 zu. Bei Twitter doch nicht genug. Und, Ruti. Und immer, wenn ich denke, das ist echt ganz schön viel, steht ja dem gegenüber, dass einfach Millionen Menschen den Scheiß überhaupt nicht kennen. Ja. Und daran. Und nicht mögen. Sie hassen. Sie müssen vorstellen, dass sie es hassen. Zu Recht. Weil wir wissen es, Humor ist subjektiv und irgendjemand wird das immer hassen. Und, aber es ist doch schön zu versuchen, mehr Leute zu erreichen. Ich meine, ihr wollt ja letztendlich auch natürlich, dass ein paar Leute den Podcast hören, weil es einfach total unterhaltsame, geile Scheiße ist. Ja, aber viel mehr Leute. Ich denke mir manchmal, ich habe jetzt 35.000 aktive Twitter-Follower und ich stelle mir manchmal vor, wie diese Menschen alle auf der Erdkugel gleichzeitig klatschen. Man würde es nicht hören, glaube ich. Und das irritiert mich so ein bisschen. Ich würde es gerne hören, wenn alle meine Follower gleichzeitig in die Luft springen, irgendwie so ein Erdbeben auslösen. Doch, in Taiwan hatte maximale Probleme. Du hast wirklich sehr viele Fake-Follower, haben wir beide bekommen, weil du uns irgendwelche Fake-Follower gekauft hast. Das war kein Scheiß. Das war kein Scheiß. Und wir haben wirklich maximal Probleme. Ganz viele Leute in Taiwan oder so lieben uns. Wir reden uns ein, dass sie unsere Tweets lieben. Die hören einfach gerne Deutsch. Oder? Ich glaube auch. Und ich glaube, wenn alle die einmal springen würden oder so, dann gäbe es hier keine Probleme, aber Taiwan. Man muss tatsächlich sagen, wenn man unseren Podcast mit halber Geschwindigkeit anhört, ist das sehr nah an dem an Rick Astley. Nördlichen Kanto-taiwanesischen Dialekt tatsächlich. Es ist vor allem sehr nah eher an Charlie Sheen zu seiner dunklen Zeiten, wenn er gerade massive Drogenprobleme hat. Es klingt wirklich furchtbar. Wir klingen wahnsinnig betrunken und irgendwie auch so ein bisschen macht breit. Ihr das auf halbe Geschwindigkeit hören. Uns haben jetzt zwei Hörer haben uns was zusammengeschnitten. Die können wir das einspielen irgendwann mal? Nein, das ist wirklich viel Arbeit, das einzuspielen jetzt. Das wollen wir nicht machen. Es geht. Naja, komm, da muss ich auf Knöpfe drücken und keine Lust. Jedenfalls haben die uns so einen Ausschnitt geschickt, wo die uns auf halber Geschwindigkeit abgespielt haben. Und das hören wir uns wirklich, jetzt nein, mal auf an. Keinen Fall. Das ist wahnsinnig witzig. Der Einspieler. Podcast-UFO. Der jetzt kommt. Lücke der Woche. Ihr könnt jetzt auf Soundcloud. Stefan. Die Leute können das pausieren. Die können auf Twitter gehen. Das Podcast-UFO ist ein Lean-Back-UFO. Das können die nicht machen. Die sitzen jetzt irgendwo am Baggersee. Podcast, wo man mal auf Stopp drücken muss, um ein bisschen nachzudenken. Ja. Was ist gerade passiert? Was haben die Leute gerade gehört? Was habe ich gerade gehört? Was haben die gerade gesagt? Nein. Wer ist zu Gast? Ralf Ruthy. Muss ich mal gucken. Ralf Ruthy. Mal gucken, wo der irgendwie unterwegs ist bei Twitter oder bei. Habt ihr eigentlich wirklich Fragen aufgeschrieben? Ihr habt ja immer so. Tatsächlich. Jetzt kommt der Einspieler! Und? Ist gut. Ist was Gutes. Ja, genau. Fazit. Gut. Nee, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das war das einige Mal, wo ich mir in meinem Studium richtig in ein Thema reingearbeitet habe und hat auch ganz gut funktioniert. Ein paar Gags natürlich eingebaut hier und da, die wurden nicht so ganz verstanden. Nee, die kommen mal nicht gut an. Natürlich, das kann man nicht machen. Aber ich habe einen sehr realitätsnahen Approach genommen und ich glaube, das kam ganz kurz ein. 1,3. Angekommen. Das ist natürlich. Das Mann. War schon lustig, oder? Geil. Wie das klang. Und ich habe noch Fragen. Ich habe noch Fragen aufgeschrieben. Gut, ja, ich und zwar jetzt mit einer Frage anfangen. Und zwar folgende Fragen. Ich bin so gespannt, ob ich es wirklich reinschneide. Wir werden es ja dann sehen. Ja, ich habe echt Fragen. Spannend. Ich habe Fragen aufgeschrieben. Fühlst du dich von Sat1 eingeschränkt? Steckst du in einer Unterhaltungsmaschinerie fest? Du hast mal, du hast in Kanada studiert. Hast du mal Bock, Stand-up auf Englisch zu machen? Alle Comedians haben ein Defizit. Was ist deins? Kann man auch dir stellen, theoretisch. Idyllisches Familienleben, Karriere, wo ist dein Haken? Das ist alles noch alles Luke Mockridge. Alles Mockridge. Da, auf den habe ich maximal mich vorbereitet. Und auf dich ist gar nicht. Übrigens. Kein Scherz. Echt jetzt? Hm, ja. Weiß ich. Ja. Okay. Das hat aber euch anders gesagt. Nein, ja, gut. Puh, der hat Wörter erwähnt, die müssen wir hier piepen, du. Möchtest du eine Frage davon beantworten oder nicht? Das waren, nö. Nee, dann habe ich noch eine Frage. Du machst jetzt Cartoons und die sind ja oft, sag ich mal, humoristischer Natur. Und ich habe mir die Frage gestellt, könntest du dir auch mal vorstellen, irgendwie was anderes zu machen? Todesanzeigen zum Beispiel. Also dass du irgendwie mal, also damit jetzt? Todesanzeigen habe ich gemacht, weil ich habe ja lange Zeit bei einer Tageszeitung gearbeitet und habe dort Anzeigen gestaltet und auch Familienanzeigen. Das heißt, liebe Käthe, schau mal hin, heute stehst du auch mal drin und in voll langer Trauer. Das habe ich auch hin und wieder gemacht. Hast du dann auch lustige Cartoons runter gemacht irgendwie? So, nee, nehmen es nicht so ernst. Aber das, ein Menschenleben. Das Geile war, dass mir das viel Zeit ließ, um nebenher auch schon mal Cartoons zu machen. Weil das kam immer so Schub. Ja. Also wenn du bei einer Zeitung arbeitest, ist es halt so, da kann es mal sein, dass zwischen 11 und 3 gar nichts ist. Nee, genau. Und damit einmal kommt der ganze Zinnober da rein und da habe ich schon Cartoons gemacht. Es war tatsächlich sehr lustig, als wir nach der Frank-Elzner Masterclass unsere kleine Firma gegründet haben. Waren immer wir auch, muss er da waren wir, nein, waren wir auch in Räumen und wir waren direkt neben, weil da waren auch einige Zeitungen. In dem Gebäude. Welche? Und da waren wir in Räumen direkt neben der Todesanzeigenannahme der BZ. Wie, die haben nur eine Anzeige für Todes? Ja, also die, der traurigste Raum der Welt. Und wir waren halt direkt daneben und unser Studio war daneben. Und wir haben halt jeden Tag irgendeinen Scheiß gesehen mit Windmaschine und Hallo Akbar, hier kommt Ram Rufio. Irgendwie brüllen da rum und lachen den ganzen Tag. Und da kamen jeden Tag Mails rein, so: Leute, ihr könnt doch nicht mal die Kontaktanzeigen, wenn hier die Witwer und Witwen stehen, hier so rumschreien. Fuck. Und wir wurden tatsächlich langfristig, mussten wir da einfach raus, weil wir es nicht auf die Reihe bekommen haben, still zu sein. Weil wir mal, boah, du traust dich nicht, das zu essen, Alter. Ey, du, boah. Und da drin. Ja, also er wurde dann mehrfach von einem LKW überfahren. Und, boah, Alter, wenn du das isst, kriegst du 1 Euro, Alter. Also den ganzen Tag halt irgend so ein Scheiß. Oh Gott, wie unangenehm. Großartig. Das ist eine unangenehme Situation. Lass uns mal kurz auch eine unangenehme Situation überlegen. Nee, lass uns mal zusammen einen Cartoon malen. Oh, das funktioniert super. Super im Radio. Darf ich eigentlich Radio sagen? Ja, ne? Naja, gut. Aber, Radio. Leute, zwangsläufig wollen wir gerne ins Radio. Also, liebe Radiosender. Falls ihr beim Radio arbeitet. Alle Leute, die uns gerade hören. Ich finde es also einfach total, warum bin ich eigentlich hier? Das ist doch einfach nur großartig. Also, alles baut auf dem tiefschwelenden Hass von Florentin gegenüber erstmal in meiner Person oder meiner Arbeit. Hass? Das war sehr interessant. Kurz nochmal, um alle ins Boot zu holen. Ja. So moderativ hinter euch aufräumen. Wer betreut denn die Accounts? Bist du das? Du machst so. Wir machen beides. Wir machen das beide. Ja, okay. Wir schreiben beide darunter. Und irgendwann haben wir angefangen, uns selber observational zu beobachten. Genau so sagt man. Diese 4-minütige Pause, die sie gehört haben, war nicht eingespielt. So, die ist tatsächlich so passiert. Sehr unangenehm. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu sagen, was der andere von uns jeweils gerade gesagt hat. Und es fiel wirklich der Satz: Ich hasse Rute, ich hasse ihn wirklich. Der Kontext ist erstmal egal. Vielleicht war es auch. Geht so. War ich noch? Ich würde es super gerne wissen. Und dann fiel der Satz und dann habe ich ihn aufgeschrieben einfach mal. Aber jetzt nicht irgendwie in der Absicht, dass wir dich an so einen Haken ziehen, dass wir dich herausangeln aus dem Promisumpf und irgendwann mal hier ins Podcast-Ufo setzen. Sondern es war wirklich dann alles und hat seinen Lauf genommen. Du hast es irgendwie gesehen. Mhm. Und das fanden wir sehr lustig. Und dann hast du dich eigentlich selber eingeladen. Ja, was total sympathisch ist. Ja, es ist richtig. Deswegen haben wir also ich hatte keine Ahnung von der Existenz dieses Podcasts. Das hören wir sehr oft. 6 also. Milliarden Menschen noch nicht. Ich wollte nochmal drauf. Also ich kannte Florentin und das ist von Zucker damals, in den Popo. Ich fand super, was du machst. Wobei meine Cartoons, die ich in der 9. Klasse gemalt habe, ich fand das ja ganz geil, ich oder? Ich fand dich als Performer ziemlich geil. Ah, okay. Ich hab wo denn? Natürlich erstmal den Beefträger und dann kamst du da raus. Ich dachte, das ist ein geiler Typ. Und ich konnte noch gar nicht genau sagen, warum. Und dann habe ich aber auch so ein bisschen recherchiert und geguckt und eine. Also jemand, der so Nummer macht, wie, was war dieses Ding, wo du da rausgekommen bist und diese ganzen Politiker aufgezählt hast mit der Trommel vorm Bauch? Ah ja, mein zweiter Auftritt im Neomagazin. Meine Güte. Ja. Und das fand ich irgendwie schon. Hab ich weder geschrieben noch gemacht, ich hab's einfach nur gesagt. Ja, ja. Also, ja, deswegen, ja. Ich sag ja, ich finde dich als Performer, also du hast da eine Präsenz. Inhaltlich furchtbar, aber performancemäßig. Stefan, kannst du uns kurz allein lassen? Ja, sorry. Ich aber jedenfalls, dann wusste ich dich einzuordnen, von dir wusste ich leider nichts, hab dann so ein bisschen gegoogelt, okay. Hab dann geguckt, was ihr gemacht habt und hab dann diese Folge mit Nils Buckelberg so halb gehört. Ja, sehr gut. Und fand das total sympathisch, hab mich total an mich mit meinen Kumpels erinnert gefühlt, wie wir halt irgendwie, also unter uns, wir haben als Kinder eben auch einfach eine Hörspielkassette reingelegt, mit Tape überklebt und dann haben wir selbst solche Sendungen aufgenommen. Und bei euch hört es halt jemand, weil ihr es ins Netz stellt. Es gab kein Internet. Das ist der große Vorteil unserer Generation. Das stimmt. Und das fand ich aber großartig. Ich habe gedacht, da würde ich gerne sitzen. Und cool. Ihr macht ja auch geilen Scheiß. Ich habe ja dann einfach natürlich einfach ein bisschen gegoogelt. Und ja. Also erstmal natürlich vielen Dank für das ganze Lob. Freut mich sehr. Ich finde auch, dass ich da oft sehr, sehr gute Arbeit leiste. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich auch tatsächlich auch so eine Show hatte als Kind. Die Teenies Geldkrieg und Lachshow hieß die. Also für Leute, die es nicht wissen, dass mein Spitzname früher oder bei engen Freunden auch heute noch Teenie ist tatsächlich. Und da gab es die TGKULS, die Teenies Geldkrieg und Lachshow. Ich hoffe, das führt irgendwohin. Ich hoffe, ich auch. Mit meinem das ist genau die Angst, die du gerade hast. Wirklich, die habe ich jede Woche. Führt das irgendwo hin, was gerade passiert? Ja, unterstützt aber mich doch, anstatt mir Steine Sachen habe ich Angst. Mach ich doch gerade. Nein, warte doch mal. Und Humor-Podcast. Und da musste man immer die alten Kassetten, wir können ja auch mal ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, wir sind ja hier auch ein bisschen 90er-Kids, ne? Wir sind ja beide aufgewachsen mit Saturday Night und Bam, Boom, Bang, 18s, whatever. Die roten Raben. Und da musste von man... Ariola! Da musste man ja bei den Kassetten immer diese beiden Löcher mit Tesafilm zukleben. Ist damit noch? Das ist ein Luke Mockridge nochmal, komm mal drauf. Wisst ihr noch? Nee, ja. Damals, als die Turtle noch gab, und dann haben wir immer die Fünf-Freunde-Kassetten auf. Aber das Geile war, lass mich doch einfach mal ausreden. Das Geile war bei uns, dass wir diese Sendung aufgenommen haben auf die alten Fünf-Freunde- und Bibi-Blocksberg-Kassetten. Ja. Allerdings haben die nicht so richtig aufgenommen, sondern so halb. Ja. Das heißt, man hatte immer zwei Spuren. Man hatte einmal die Teenies-Geldkrieg-Lachshow, wo ich mich um Kopf und Kragen geredet habe und im Hintergrund immer, hast du Timmy den Hund Bibi, bellen? Wir müssen aufpassen, die Pferde sind schon wieder entwischt. ja, also wenn der Euro dann jetzt kommt in 3 Jahren, dann Bibi, schnell, Hex, Zauber. Und es war also wirklich eine ganz Kakophonie geil. An wirklich. Ganz man kann aber auch das einblenden irgendwie, diese geile Geschichte, die im Hintergrund läuft, mit dem, was man gerade macht. Ist für uns mal. Ja, man hörte das ja selbst nicht. Das hast du hinterher erst gehört. Das ist ja so wie so eine Aura lag das da ja rüber. Also das war nicht wirklich was du selbst beim Einsprechen mitbekommst, sondern bei den ruhigen Stellen schimmerte das so durch. Wie Pergamentpapier war das da drüber gelegt. Einfach so unangenehm. Ja, vor allem, wenn es dann immer leiser wurde, wurde auch aus irgendeinem grundtechnischen Grund im Hintergrund es immer lauter. Und es war so eine Wellenbewegung und dann kamen Freunde und ich muss euch unbedingt diese geile Sendung aufzeigen. Ich krieg Gänsehaut. Ich meine es ernst, weil ich das total toll finde, mich das daran erinnert. Und da sind wir bei diesem Gemeinschaftserinnerungsgefühl und du hast mich tatsächlich gerade abgeholt. Aber tatsächlich habe ich das alles noch. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch hast, aber das ist wirklich wahnsinnig wertvoll. Ich habe das alles noch. Ich habe 6 Kassetten vorne und hinten bespielt, einige mit meinem Cousin. Ja, aber wie lange ist das her? Und einige meiner besten Freunden. Ich bin jetzt 19 und da war ich 12, glaube ich. Also das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Und das ist echt geil, das noch zu haben. Und ja, ich werde ein kleines Highlight-Reel schneiden und das hört ihr jetzt. Forget it. Nope. Not gonna happen. Nope. Wird nicht passieren. Nein. Wollen wir vielleicht mal ein bisschen freestylen? Weil wir wollen... Oh Gott, wir spitten ein paar Rhymes. Also. Ehrlich jetzt? Mein Name ist Stefan, das fand ich für Spaß. Das ist immer meine Line und wir geben jetzt Gas. Ralf Rute ist hier in the house und ich glaube, ich bin jetzt raus. Dumm. Hey, dumm, yo, dumm, rote dumm. Raben. Ich muss erstmal rein. Nichts reimt sich auf Raben. Wir sind die roten Raben. Wir haben die guten Gaben für alle euch. Wir bringen euch in den Graben. Du kannst deine Skills begraben, fangen an zu labern. Ganz kurz, kannst du uns mal zeichnen? Irgendwann mal. Punkt 1. Vielleicht nicht jetzt. Wenn du jetzt irgendwie 20 Minuten brauchst, um uns zu malen. Nein. Ihr seid Typen, euch kriege ich hin. Es ist subtil und indirekt fragen, ob er uns zeigen kann. Steht hier. Also ich sage ja das, was auch viele meiner Kollegen sagen, die Cartoonisten sind, wir sind keine Karikaturisten. Wir können halt nur unsere Figuren und ich habe es am Anfang erwähnt, ich bin echt kein guter Zeichner und deswegen habe ich die Skills eigentlich nicht. Das kann jeder Pariser Straßenmaler besser. Aber man schaut ja schon mit einer richtig ordentlichen Verachtung auf Karikaturisten zu. Und das ist ja die unterste Zunft des Künstlers, oder? Ja, der Karikaturist. Das ist wie für einen Stand-Up-Comedian der Zauberer. Ja. So. Ah. Also erst kommen die Karikaturisten in diesem Sinne. Dann kommt Ralf Rute. Dann kommt lange nichts. Dann kommt Luke Mockridge. Und dann kommen wir. Dann kommen die Zauberer und dann kommen wir, kann man so sagen. Und dann kommt unsere Community. Denn die sind das Wichtigste, was uns jemand passiert ist. Ich hatte heute eine Idee für einen visuellen Gag und ich würde dich ganz kurz nur fragen, ob du hast das ganz oft visuelle Gags. Funktion- Ja, ich würde dich ganz gern. Ja. Der Cam hätte jetzt, also ich habe jetzt direkt auf ich habe direkt auf wäre ein Dis-Up-Modus geschaltet. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie, dein ganzes Leben ist ein visueller Gag oder deine Schuhe sind ein visueller Gag. Und ich war direkt schon auf Zurückschlag-Modus. Nein, aber kannst du vergessen, ich bin aus purer Freundschaft hier. Ich mag was ihr. Über unsere Beziehung können wir später noch reden, mein Lieber. Das möchte ich jetzt noch nicht vorgreifen. Aber, ich gehe wieder raus, einfach. Und zwar folgendes: ich möchte von dir nur wissen, ob es visuell umsetzbar ist, ja oder nein. Und zwar, es gibt ja diese Schilder an Hotels, bitte nicht stören. Mhm. Und meine Idee war, man sieht so einen Hotelkorridor und so eine Tür von außen und ich in Unterhose, also oder jede andere Figur, steht da und hat von dem Bitte nicht stören das nicht durchgestrichen und hängt das so an die Tür und sagt dann so, von wegen heute Nacht schlafe ich nicht allein oder heute oder von wegen mal gucken, was passiert, sowas in der Richtung. Mal gucken, was passiert, Hashtag heute Nacht schlafe ich nicht allein. So. Ist es gut oder nicht? Das kannst du besser. Das kannst du besser. Weil das ist kein visueller Gag. Das ist aber ich dachte, weil man das sieht von außen, dann kann man das lesen, dass das da steht. Bitte nicht stören, ist nicht durchgestrichen. Ja, kann man machen. Kann man machen, klar. Aber wie gesagt, das kannst du besser. Warte mal, ich habe auch mal einen visuellen Gag gehabt. Du hast ja viele. Nein, das ist jetzt nicht der beste Gag der Welt. Der ist mir nur heute den eingefallen. Kann man machen. Ja, und ich dachte mir, den präsentiere ich Ralf Rute. Es ist so, ich bekomme jeden Tag E-Mails von Leuten, die sagen, ich kann leider selbst nicht zeichnen, aber ich habe immer total lustige Ideen. Und dann kommt eine total grauenhafte Idee. Und die ist in der Regel ein Karlauer. Es ist eigentlich immer ein Wortspiel. Das sind wie unsere Hörer, die immer uns scheiß Gags schreiben, die wir mal machen sollen. Also wer da draußen sitzt und denkt, professioneller Humor erschaffen ist doch einfach, die denken sich in der Regel einfach in Versprecher aus und denken dann, das könnte man zeichnen. oder schön war auch jemand, der mir halt irgendwie, also tatsächlich eine politische Karikatur diktieren wollte mit einer Waage und auf der linken Seite ist halt eben das Gesetz und auf der rechten Seite ist Meinung des Volks oder irgendwie sowas. Und ich habe so moralische Botschaft. Also das bin ich normalerweise gewohnt. Und was du da gemacht hast, ist eigentlich ein Sketch. Ne? Denn ich sehe das eher als Sketch, dass da jemand das da irgendwie auffängt und würde dann überlegen, da noch irgendwie anders rauszugehen, indem vielleicht wirklich noch Leute da reinkommen und einmal wieder Raummänner voller oder ich habe keine Ahnung was. Mhm. Aber nur das finde ich jetzt als Cartoon, ja, kannst du machen. Ich würde nicht zu mir passen, aber kannst du machen. Ja, super. Stimmung im Arsch, ne? Ist egal. Das ist so ein bisschen. Ich habe immer so die Niveaulatte, die wir mit Gästen haben. Die ist immer ein bisschen. Aber mit dir ist schon wirklich sehr angenehm, muss man kurz sagen. Um ein bisschen was zurückzugeben. Ach. Einfach mal. Nee, weil ich war auch sehr dankbar. Du hast auch du hast eine Zeichnung von mir mal retweetet. Und, Batman, ne? Den hast du favorisiert, glaube ich. Und du, da dachte ich mir, ich habe, glaube ich, jetzt Zeichnungen durchgespielt. Weil wenn Ralf Rude plötzlich eine Zeichnung von dir, etwas, was ich noch nie gemacht habe. Es ist ja so, wenn du dich mit Humor beschäftigst, professionell, dann gibt es nicht immer einen Grund, die Sachen auch zu zeichnen. Und das fand ich als Zeichnung mega lustig. Mega lustig. So ein Mickey Beisenherz, den ich auf vielen Ebenen witzig finde und bei manchen Sachen denke, warum muss man da jetzt einen Tweet von machen oder was auch immer. Aber der macht jetzt zum Beispiel auch Cartoons. Und ich finde, die Cartoons sind zum Beispiel weit hinter dem, was er sonst so an Glossen schreibt, die ich teilweise brillant finde, weil ich denke, boah, der kann so geil schreiben. Und bei dir war diese Zeichnung nicht gut gezeichnet, sondern Nein. die diente dem Gag perfekt. Das war super, es war hingeschludert. Das war großartig. Das war mega, großartig. Ja. Das war ein echt guter Gag. Genial war das. War ein genialer war echt gut. Gag. War gut, super. Der war echt gut. Nee, du hast vorhin gesagt, Hass wäre irgendwie jetzt das Wort, das du für uns, das du beschreiben würdest, um wie ich zu dir stehe. Ich würde sagen, es ist eher eine Mischung aus 80% Neid und 20% Ekel, so ein bisschen. In der Zusammensetzung. Ob dann da letztendlich Hass bei rauskommt. Darf ich denn den Kontext jetzt wissen? Warum hast du es gesagt? Ach so, ja, genau. Sehr interessant. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube, es war, du hast irgendwie so eine politische Zeichnung gehabt oder irgendwie sowas mit Flüchtlingen oder sowas. Die Bäume? Ich weiß es nicht mehr genau. Oder irgendwie sowas Flüchtlingsmäßiges geschert oder so. Und da überkam es mich plötzlich. Und dann dachte ich mir, ach, dieser Rute, der ist doch scheiße. Wir sind aber auch, muss man sagen, alles Kacke. Wir übertreiben ja auch immer ein bisschen. Nicht, und sind auch nicht so ganz, es war nicht so ganz ernst. Ja, doch, aber ich meine, nicht lustig.de ist halt einfach besser. So. Also besser. Muss man auch einfach sagen. Und du bist jetzt auch schon. Er wollte jetzt einen Film rausbringen. Weißt du da was von? Ja, klar, ist ein guter Freund von mir. Ach, ein guter Freund? Das wisst ihr aber. Ach, wie uncool. Ich dachte, ihr werdet verfeindet oder so. Joshua und ich sind seit 15 Jahren gute Freunde. Joshua sauer, ne? Genau. Und ich habe... finde ich gut. Ja, zu Recht. Völlig zu Recht. Und ich habe ja er macht ja zum zweiten Mal einen Film. Er hat ja mal einen Piloten gemacht. Also eigentlich, das war der Pilot und jetzt arbeitet er wirklich an der Serie. Ja, aber können wir vielleicht noch mal ganz kurz über seinen Film reden? Ich finde, was mir besonders gut gefallen hat, dass er es irgendwie schafft, jeder Figur irgendwie so ein eigenes Leben zu geben. Das kommt bei dir noch nicht so raus. oder? Also was kannst du dir genau von ihm abschauen? Wo kannst du noch was lernen? Eigentlich gar nicht. Wer? Ich habe dir mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die du dir vielleicht mal, wo du vielleicht mal kurz drüber gucken kannst. Kurz um die Stimmung aufzulockern, eine Zwischenfrage. Wann war dein erster Stand-Up-Auftritt? Ich hatte nur die Fragen von Luke Mockridge, ich weiß es auch nicht. Wann macht ihr das denn jetzt eigentlich? Achso, wir haben am 26.11. In einem Monat ungefähr. Haben wir einen Termin. Wir haben einen Termin. Irgendwie, so ein Arzttermin wäre oder so. Ja, wir haben am 26.11. haben wir einen Termin. Da wird das rausgeschnitten. Wir haben 5 Minuten Zeit, haben wir in so einem Stand-Up-Comedy-Club hier in Schade, Köln. Schade, da tritt ich, glaube ich, selber auf. Ich würde das sehr, sehr gerne sehen. Es ist aber tatsächlich, also man sagt das ja so, ne, in einem Monat hat man einen Termin, aber mich hat heute Morgen ein Hörer angesprochen in der U-Bahn. Also hallo an der Stelle, falls du zuhörst. Was auch krass ist, erzähl mal bitte. Der hat gesagt, hey, ich höre deinen Podcast und so, freut mich total und ich komme auch ins Boeing, ne, und ich schaue mir das an. Ah, ja, guck. Und in dem Moment, in dem dieser Mensch vor mir stand, hat es plötzlich eine ganz andere Dimension angenommen. So, ich dachte so, ja, du gehst da auf die Bühne und erzählst was, aber plötzlich hast du diesen Menschen, dieses Wesen vor dir und du denkst, fuck. Holy shit. Wie groß ist denn das Boeing? Ich habe keine Einschätzung. Enttäuschung ist schon eine 30, Sache. 30 bis 50 Leute sind da bestimmt. 30. Ja, eher ist kein 30. Scheiß. 100 Leute, wie viele passen da rein? Na, auf keinen Fall. 30. Ja, das weiß ich, aber ich... 30, wirklich. Also ich würde tatsächlich fast sagen, je mehr, desto besser. Ich glaube, ich habe vor kleineren Gruppen eher Angst, weil das dann, glaube ich, schwerer ist... Oder ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist aber vollkommen richtig. Also ich kenne es ja selbst, wie es ist, vor 30 Leuten aufzutreten und vor... Das größte war, glaube ich, 1500. Und das ist so eine amorphe Masse. Da siehst du nicht mehr den Einzelnen und dann ist es fast egal. Und aber die trauen sich. Die haben ja Bock. In der Regel sind die ja da. Na gut, aber 30 Leute, bei 30 Leuten traut sich eher jemand irgendwie zu rufen, scheiße, als bei 1500, wenn das wirklich so eine Konglomerat schon ist, so eine Masse. Ich meine, das ist ein Open Mic 5 Minuten. Ich glaube, da würde jetzt niemand wirklich sagen, das ist scheiße. Ja, und wir haben Supporter da, unsere Podcast-Community, unsere Podcast-Antilopen, wie wir sie gerne nennen, oder unsere Podcast-Frettchen. Unsere kleinen Monsterchen. Astronauten. Aber warum kann ich das eigentlich noch schocken? Ich meine, du spielst doch schon vor der Kamera. Und dann schockt dich das, auf eine Bühne zu gehen. Aber weißt du, eine Kamera ist was ganz anderes. Ja. Weil du spielst die Kamera. Weiß. Und du weißt, selbst wenn keiner im Publikum lacht, es ist auf Band, es wird ausgestrahlt, es läuft in einem Kontext, wo man sowieso schon gut drauf ist. Und Jan Böhmermann kommt davor und danach und es ist eh schon gut. Und man hat eine wahnsinnig hohe Toleranz. Also du fühlst dich da so gesandwiched, man fühlt sich total in ein Nest eingebaut. Okay. Und wie gesagt, also da ist es auch nicht unangenehm, wenn niemand lacht, weil ich weiß, man macht es primär für die Kamera so und das ist einfach abgelehnt und es hat ja auch so ein Produktionsflair, ne? So dieses, okay, du kommst raus, machst das und dann gehst du wieder raus und es hat sowas sehr, man produziert eher eine Sendung für die Kamera als jetzt wirklich für eine Show fürs Publikum. Also man kann es natürlich unterschiedlich auslegen, aber so kann man sich das immer vor Augen führen und du kannst ja noch gut schneiden. Ganz anderes. So, der Podcast ist ja auch, der ist ja furchtbar eigentlich und wir schneiden dem nachher noch die Gags rein. Da sitzt ja noch und die Reaktion des Publikums. Und die Gäste auch oft. Das ist ein riesen Redaktionsteam, was hinter uns steht, ja, wo wir dann noch setzen, wir brauchen einen besseren Gag und dann synchronisiere ich das noch nach. Wir bringen Monate im Studio. Stimmen. Das produzieren wir ja gerade eigentlich im Jahre 2012 sind wir ja gerade. Ja. Und ihr hört das im Jahre 2015, aber in Wirklichkeit haben wir das jahrelang produziert. Ja, das ist der Trick. Das war unter so einer Betonplatte eigentlich eingegraben und wir haben das jetzt rausgeholt. Genau. Guck, dass das alles drauf ist. Zusammen mit deinen Kassetten. Ja. Bibi, hey Bibi, yeah. Die Pferde laufen weg. Schnell, Kartoffelbrei, Hex. Kennt ihr noch? Kartoffelbrei kennt ihr noch, oder? Und was hast du gesprochen dann irgendwie? Mit 11. September hast du davor, dann bin ich ernsthaft... Nee, ich hatte eine Folge heute zum Thema Geld. Heute sind ganz viele Menschen getötet worden. Und im Hintergrund... Yay! Yeah. Bibi, mach schnell! Die Welt ist wundervoll! Schnell. Ja, heute also, sind 3 Milliarden Menschen 100 Stockwerke in die Tiefe gestürzt und ich habe Videos gesehen, wie die unten aufgekommen sind. Ich find's eigentlich ganz geil. Bibi, schnell! Wir müssen Adam retten! Also, war eine ganz gute Zeit eigentlich als Kind. Ich hatte eine Folge zum Thema Geld und da habe ich Geld erklärt. Und du hast Geld erklärt. Habe ich Geld erklärt, einfach mal so, ja, Freunde, wie funktioniert eigentlich Geld? Und tatsächlich Geld. Hast du was, bist du was, Ende. Und tatsächlich ganz geil, weil da kam im nächsten Jahr der Euro raus, also muss es ungefähr 2000 gewesen sein. Haben die wegen dir gemacht bestimmt, weil du Geld erklärt genau, hast. Genau, aber das Geile war, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie die Unterform von Euro heißt, also wie Cent heißt. Aha. Und deswegen habe ich einfach improvisiert und ich nannte sie Eurolinge. Ich hab gesagt, das ist voll süß. Ich dachte so, Eurolinge. Ja, also ein Euro besteht aus 100 Eurolingen und ein Euro ist dann ungefähr so viel wert wie 2 Mark oder 2 Euro, 1 Mark, aber das wird sich, also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, mit einfach irgendwas erklärt. Aber worüber hast du denn gesprochen? Also wie Geld? Also als Kind hast du einen Zusammenhang, du verstehst das Große und Ganze ja nicht, das große Bild. Aber das Tolle ist, als, also ich, bei mir bestand, Erklärung primär aus Aufzählung. Also ich habe gesagt, also es man geht kann, man... Man kann Folgendes mit Geld kaufen. Ja, genau. Man Autos, kann, aber, Türen, aber genauso. Also Lichtschalter. Man kann verschiedene Fenster, Dinge kaufen. Freunde. Genauso habe ich es gesagt. Man kann verschiedene kann Dinge kaufen. Wie Autos, aber dann kann man auch Dinge kaufen, die kann man nicht mit Geld kaufen. Wie Freundschaft, Liebe und solche Sachen. Und das einfach das war voll schön. Das ist auch schon sehr reflektiert, oder? Ja, sehr reflektiert. Naja, das sind Phrasen, die Kinder nachplappern. Diese, man kann Freunde nicht mit Geld kaufen, was Bullshit ist. Also, Entschuldigung, aber was hast du mit 5 Jahren gemacht? Hast du auch schon Sachen aufgenommen? Hast du auch schon? Ja. Also ich habe vor allem, ich habe mit meinem besten Freund Norbert Pudenz, wir haben immer... Ah, der Norbert! Der kennt ihn nicht. Der Nobby! Oh. Alter, wie geht's dir allen? Alter, du los, ey! Eigentlich Nobby. Im Nobby. Alter, das weiß ich noch. Alter, den mochte ich immer viel lieber als dich. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hatte der so eine Schrebergartenkneipe in Düsseldorf. Geil. Aber das ist lange her. Kannst du mir die Nummer mal geben von dem, dass wir den vielleicht nochmal einladen? Gerne, ja. Wir wissen auch nicht, ob wir die Folge hier hochladen, weil... Kann ich verstehen. Gerade bei... Wir wollen nur nicht anpumpen nach Namen. Bei visuell arbeitenden Menschen ist das immer ein riesiges Risiko. Zurück zur Frage. Also, Norbert, genau, wir haben Klassikradio laufen lassen und haben uns dazu Hörspiele improvisiert, ne? Weil da änderte sich ja permanent die Stimmung. Das heißt, erst fängt es so an, so ein Waldstück, eine offene Wiese, Leute laufen rüber, alles ist gut drauf und damit einmal verändert sich die Stimmung, alles wird total gefährlich. Da kommt ein böser Mann aus dem Gebüsch und das ist ja geil. Ich glaube, das sind Piraten oder Hela, wir müssen denen folgen und dann Hela. Gehen wir so ein fünfjähriges Kind, das sind wahrscheinlich Hela. Das sind bestimmt Hela, die uns an die Kragen wollen. TKKG gehört. Und all diese Sachen. Und dann haben wir über diese Musik, die ja eigentlich ein Score war, haben wir dann ein Hörspiel improvisiert. Ach, das ist ja geil. Das ist eine mega geile Idee. Das sollten wir auch mal machen. Ich habe aber diese Kassetten leider nicht mehr. Wenn ich sie finden sollte, dann schickst du sie uns Soundcloud hoch und super gut. Statt dieses Interviews und Gesprächs laden wir das dann auch. Wir schneiden es so untereinander, so dass es beides gleichzeitig läuft. Einfach die Podcast, da hat man einfach 3 Hörebenen. Aber Wald ist für dich auch ein Thema, oder? Also, weil du jetzt gerade gesagt hast, fröhlicher Wald, du verbindest Wald mit Kindheit, Jugend, gute Luft, rausgehen. Bäumen. Ne? Also geh da mal bitte ein bisschen näher drauf ein. Hast du auch eine Frage, Stefan? Irgendwas? Du kannst dir die bessere aussuchen von uns beiden. Jeder stellt eine Frage. Ich habe tatsächlich, ohne Scheiß, ich hatte wirklich keine Zeit, mich auf das Interview vorzubereiten. Und dann, du dich selber eingeladen hast, sympathischerweise, habe ich leider auch... Du eigentlich Fragen stellen! Fragen vorbereiten sollen. Nein, deswegen habe ich leider komplett die Motivation verloren. Weil bei Luke Mockridge waren wir halt so aufgeregt, weil wir dachten, wir können unsere Haltung nicht verlieren. Wir wollen ihn da nicht zu weich rannehmen. Wir wollen aber auch geile Antworten bekommen. Wir wollten aber jetzt mal nicht über lass doch mal ein bisschen über Norbert reden, bitte. Über Joshua Sauer reden. Beides gute Freunde. Warum nicht? Ich habe folgende Frage. Ich habe eben gelesen, dass dich jemand nach Florentins Autogramm angepumpt hat. Ja, Sascha. Wo ich folgende Frage stellen müsste. Wie tief muss man Autogramm-Sammler-technisch sinken, um von Florentin Will um ein Autogramm von Florentin Will zu bitten? Entschuldigung. Ich kann es erklären. Vor allem, kennst du den? Oder? Ja. Sascha Brom ist ein guter Freund von mir. Autor, wer ist kein guter Freund von mir? Nein, Humorautor. Leider, und gut. Sascha, tut mir leid, das ist so, du hast es selbst gesagt, vor 2 Tagen ziemlich erfolglos. Der hat viel so Lesebühnensachen gemacht und ohne Scheiß, ihr würdet es lieben. Ihr würdet es lieben, nicht. Weil das völlig unerwarteter, erfolglose Dinge haben bei mir immer so einen Nebengeschmack. So, und ich muss dazu sagen, ich glaube, er steht einfach auf dich. Er findet dich hot. Aber tatsächlich, und doch, ich glaube, das gibt niemand zu, aber ich glaube, ich habe zwischen dem Alter von 15 und 18 habe ich Autogramme geübt. Ich habe meine Unterschrift geübt und Autogramme. Ja, aber nee, nicht meine Unterschrift, vor allem, ich habe mir tatsächlich auch ein System überlegt. Weil ich dachte mir, also ich habe wirklich, also ernsthaft damit gerechnet, dass ich in meinem Leben mehrere tausend Autogramme geben werde. Und deswegen dachte hast du mir, schon? Na, ich habe vielleicht 3 Autogramme in meinem Leben. Okay. Aber ich habe mir Folgendes überlegt. Es gibt verschiedene Seltenheitsgrade von meinen Autogrammen. Ich dachte mir, ganz ausgefuchst. Meinen normalen Schriftzug mache ich als Autogramm und bei jedem 10. mache ich einen Strich. Mit Glitzerschrift. Nee, ganz kurz. Lass mich ganz kurz ausreden, Stefan. Ich glaube nicht, dass seine Einwürfe lustiger sind als meine Geschichte. Deswegen möchte ich Ruhe. Ich wollte nur kurz auch mal was einwerfen. Ich weiß nicht, wir wollten hier ein bisschen Humor. Ja, aber dann überleg bitte genau davor, bevor du es machst. Ansonsten führt es ins Nichts. Ja, hoffentlich führt deine Geschichte irgendwo hin. Wir haben die Geschichte angefangen und deswegen, auch wenn sie ins Nichts führt, wäre es, glaube ich, besser, dass wir es jetzt weiterführen, als wenn wir hier an der Stelle aufhören. Dann rede doch einfach mal bitte. Nee, rede du doch einfach mal. Wenn du so gerne redest, dann rede doch einfach. Ich bitte, dass du jetzt weitersprichst. Wie bitte? Ist gut, mach ruhig. Und dann dachte ich mir, bei jedem 10. Autogramm mache ich einen Strich unten drunter. Und bei jedem 20. Autogramm mache ich einen Strich drunter und noch ein Sternchen. Und bei jedem 50. mache ich einen Strich drunter, Sternchen und zwei Sternchen. Immer so weiter, bis irgendwie jedes 1000. Autogramm mache ich dann Strich drunter, Sternchen, Smiley, also immer mehr Elemente. Und dann dachte ich mir, dass Leute irgendwann so Foren gründen, wo sie sagen, boah, ich habe hier eins gefunden mit einem Strich und oh, die Ratio 1 zu 10. Die blaue Mauritius. Genau, und die werden dann hier, immer... Hier, das eine mit dem Hakenkreuz. Ja, genau. Wow, einer seiner seltensten. Sehr guter Einwurf. Und die werden dann immer wahnsinnig teurer gehandelt und dann sagt man, boah, irgendjemand, und dann stelle ich mir mal so vor, wie ich dann irgendwie am roten Teppich so 1000 Mal das Autogramm gebe und dann irgendwie ein kleiner Junge oder so steht da und dem gebe ich dann so die Mörderunterschrift, die es nur ein einziges Mal in der ganzen Welt gibt. Und er versteht das noch gar nicht und geht nach Hause und geht in die Foren und liest nach und, Moment mal, Strich, Moment, Moment, Sternchen, Strich, Hakenkreuz, Moment mal, das ist doch dieses... 2 Euro wert. Das ist die einzigartige, die ist mehrere Millionen Euro wert. Das habe ich mir wirklich alles überlegt und verschiedene Designvorschläge und um deine Frage zu beantworten, ganz nein, kurz. Ich kann dir leider kein Autogramm wie geben. Wie narzisstisch, komm, du kannst auch irgendwas... Wir werden doch hier Blatt Papier finden. Ja, was klar, mit der Abdeckung? Du hast mir jetzt Kekse mitgebracht und. Ja, hab ich doch gesagt, ich bring Kekse mit. Ja, aber dann mach die bitte auch auf, damit wir die auch essen können. Okay. Weil okay. Lieber die mit Schoki oder? Obwohl, die sind ja. Lass mal mit den kleinen. Die finde ich gut. Die finde ich super. Die haben wir hier. Die haben wir hier stehen. Ah, ja, die haben wir hier schön drapiert. Aber es ist nicht narzisstisch. Ich habe ja primär an meine Fans. Das ist geil für Radio. Essen. Ah, geil. Vakuumverpackte Schokoladenkekse. Nee, hast du die gleiche Unterschrift, die du dann auf deinen Comics machst, machst du die auch auf deinem Personalausweis und so? Hast du ja, exakt gleiche? Ich kann nur die. Also die habe ich, da sind wir uns wieder sehr nahe, lieber Florentin. Die habe ich mir nämlich auch früh überlegt, ich glaube in 11 oder so. Und war mir sehr sicher, dass eine schicke Unterschrift auch irgendwie dazu gehört, wenn man in irgendeiner Form Künstler ist. Nie. Und es gibt keinen Künstler, der eine hässliche Unterschrift hat. Ist eine gewagte These. Stimmt mit Sicherheit nicht. Wollte ich mal rein. Ich schau mir ganz kurz deine Unterschrift mal an. Nein, auf wie viele Unterschriften basiert diese Aussage? 2. Ich kenne Florentins und ich kenne meine. Ich habe auch mal eine Unterschrift geübt und ich musste auch ein paar Mal Dinge unterschreiben, weil ich damit in einer Band gespielt habe. Und wir haben mit deiner Punkband, ich hörte meine, davon. Meine Punkband. Und wir haben in der, wie hießen die nochmal? Binky Zack Boo. Das waren damals schon lustige Kerle. Und wir haben damals in so Jugendzentren gespielt und da wollten auch Leute mein Autogramm haben. Was hast du gespielt? Bass und hab gesungen. Ja, das ist eine geile Kombination. Geile Kombination, die nicht funktioniert. Ich habe immer aufgehört, Bass zu spielen, wenn ich gesungen habe. Vor allem, weil der Bassist ja eigentlich schon eher immer so, ne, eigentlich weit hinten. Ist eigentlich die coolen, die hinten stehen. Ja. So von der Statur her jetzt gepasst, ein bisschen zu groß. Stimmt, aber Jugendzentrum. Jugendzentrum, da haben wir dann halt gespielt und dann wollten auch Leute Autogramme haben. Und da hab ich mir zum ersten Mal diese Frage gestellt, wie tief muss man eigentlich sinken als Autogramm-Anfrager? Was muss bei dem alles schiefgelaufen sein, um dann zu mir zu kommen, Autogramm zu wollen? Deswegen frage ich mich auch, wieso wird man von Foto und Tour. Aber hast du schon mal auf was anderes als ein Stück Papier unterschrieben? Gewisse Körperteile, gewisse Körpersäfte. T-Shirts. Und Körper? Brüste. Brüste? Viele Brüste. Links oder rechts? Beides. Also einmal quer drüber. Tietze. Stefan Eisen-Tischler. Auf beiden Namen. Tischler, ja. Genau. Geil. Aber, falls ihr zu den Glücklichen gehört, die der Rezipientin davon wurden, einfach mal ein Foto schicken. Würde mich mal interessieren. Tattoos. Ich habe auch viel tätowiert. Ja, aber ich glaube, das ist die Idee. Ne? Ich glaube, das ist Tattooing. Im Gesicht, ja. Ich glaube, das ist ernsthaft die Idee von Leuten, die sich von Stars Unterschriften auf die Haut setzen lassen. Weil ich würde mir denken, ist ja dumm, weil du wäschst es irgendwann ab. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist tatsächlich, dass man sich das nachstechen. Also ist auf jeden Fall schon passiert. Ich weiß, dass ich schon auch mal dir, irgendwo draufgemalt habe und dann hat er sich das nachstechen lassen. Wobei aber du unterschreibst generell mit Uli Stein, oder? Weil es ein bisschen unangenehm ist. So, mit Gunga. Weil du denkst, dass Leute denken, dass du Uli Stein bist. Ich kann das nicht empfehlen. Ich meine, ich habe ja schon... Du bist so der lustige Cartoonist. Und du sagst, okay, Uli Stein, ich war schon gedenkt. Ich kann das nicht empfehlen, dass Leute sich das von mir vorzeichnen lassen, weil viel schöner ist es, einen guten Tätowierer ranzulassen und zu sagen, der nimmt sich ein Original-Cartoon und zeichnet es dann ab. Dann kann das ganz geil aussehen. Ich habe da schöne Beispiele gesehen. Aber also, wenn ich das vorher so einfach so mit dem Edding draufmale, sieht es in der Regel schrottig aus. Weil das ist nicht die Unterlage, auf der ich sonst arbeite. Haut. Vielleicht ist es doch, vielleicht schaust du es dir nicht offen zuzugeben, dass eigentlich deine Unterlage Haut ist. Oh Gott. Also ein ganz weirdes Studio bei dir zu Hause, weil einfach auf Haut zeichnet. Ich glaube, unsere Hörer werden ein bisschen enttäuscht, wenn wir Ralph Ruthie hier zu Gast haben und nicht ein bisschen über seine wilde Jugendzeit reden würden. Deswegen würde ich da gerne mit einer Anekdote anfangen, die ich ausgegraben habe. Ich habe mich auch ein bisschen informiert tatsächlich, Herr Rutte. Und mir ist da eine... Über Herrn. Habe ich tatsächlich gefunden. Ich habe ein paar Interviews mit dir durchforstet. Und da ist mir eine Geschichte immer wieder aufgekommen. Und zwar die Lux-Geschichte. Und ich glaube, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Also das Irre ist, für einen Moment habe ich geglaubt, es kommt was, was stimmt. Ne, Moment, lass uns einmal drauf eingehen. Ich habe nämlich aus einigen Instagram-Fotos geschlussfolgert, dass du mal einen Look zusammengeschlagen hast. Ja. Wie ist dazu gekommen? Alkohol. Aber ist das ja, also es ist ja rechtlich nicht ganz einwandfrei, ne? Aber hast du, weil, also nach die dem Gesetz. Die einen sagen so, die anderen sagen so, also. Aber nach dem Gesetz. Den Anwalt, das ist alles völlig sauber. Aber nach dem Gesetz der Natur. Gehört also, in einer Nahrungskette gehört der Lux jetzt dir. Nee, aber eigentlich gehört das Revier des Luxes jetzt dir. Also natürlich, du hast ihm, glaube ich, mit einem Schlag den Kopf abgeschlagen, also es war relativ schnell vorbei. Und dann ein Revier umkotet und damit ist es ja offiziell. Genau, aber was ist jetzt, was machst du damit? Also gucken, Flüchtlingsheim natürlich hinsetzen, ja, ne? Weil also jeder muss was machen. No, ist das jeder so? Muss echt jeder was machen, oder was? Ist das so? Das sind diese alte Pfadfinderregel. Man muss jeden Tag ein Flüchtlingsheim bauen, glaube ich, oder? Die alte Pfadfinderregel. Jeder Tag eine egal gute Tag. Egal wie groß. Also jeder auch aus Lego eine gute, so. Ein guter Tag ist, glaube ich, auch mittlerweile jeden Tag ein Flüchtlingsheim bauen. Bin mir nicht so sicher. Ich check da nicht so drin. Ein Wal zurück ins Meer ziehen. Würdest du es machen? Ich war mal Pfadfinder. Ein Wal zurück ins Meer ziehen. Ja. Klar, wer würde das Ist es nicht als Wal extrem schwer, Selbstmord zu begehen? Weil immer irgendwelche scheiß Greenpeace-Idioten am Strand stehen. Allerdings. Ist das ein Comic? Das ist nicht schlecht. Das okay, ist aber wie würde er aussehen? Der Wal liegt auf dem Strand, ausgetrocknet, ganz viele Leute stehen also, rum und er sagt... Du bist nah dran an einem aktuell von mir hochgeladenen Video, muss ich dazu sagen. Was du natürlich wahrscheinlich nicht gesehen hast, weil du meine Arbeit hast. Die neue Flossenfolge, wo der kleine gelbe Fisch versucht, einen Wal zurück ins Meer zu ziehen, der aber einfach nur mal... ein bisschen am Strand liegen und chillen will und dann ist die Szene auch schon wieder vorbei. Das heißt, er wollte wirklich einfach nur chillen und wurde zurück ins Meer gezogen. Gut, Humorkritiker Tietze, ganz kurz. Ist es nicht besser, wenn man dann drastisch den Weg geht und er will sich umbringen? Aha, immer in Extremen denken. In Extremen. Ist es nicht hat bisschen, mehr Fallhöhe. Wenn man übertreibt, ist immer, Fallhöhe, sehr ne, gut. Klar, Fallhöhe ist das ich weiß, wenn den Ball L-Form, Fallhöhe. Und es ist absurd. Punchline. Hier. Absurd, die Tat. Ja, ist nicht schlecht. Finde ich gut. Aber wie würde wie gehst du jetzt ran? Du hast die Idee. Und jetzt denkst du, ne, also es gibt ja Farben und es gibt ja Formen. Es gibt Geometrie, es gibt Kubismus, es gibt Impressionismus, Expressionismus. Es gibt verschiedene. Bist du da viel analytischer als ich? Wie gehst du da jetzt ran an so eine Idee? Ich merke das in euren Gesprächen, dass ihr schon sehr analytisch daran geht. Ich nicht. Also ich habe Sachen immer aus dem Bauch gemacht und würde da jetzt einfach einen Stift nehmen und anfangen zu überlegen, wie setze ich das visuell um. Und in der Regel. Sieht es dann meist schon so aus, wie ich es dann hinterher auch umsetze. Und ich sag mal, im Drittel der Fälle ist es so, dass ich irgendwas hinschmiere, denke, ah, das ist es noch nicht, leg's weg. Und dann nehme ich es mir eine Woche später oder einen Monat später oder ein halbes Jahr später und dann mache ich es irgendwie anders. Aber eigentlich nehme ich einen Stift, schmiere es auf und dann weiß ich, aha, das ist die Bildkomposition, die Figur ist da, die ist da. Im Hintergrund muss ich noch das Element, damit alles einen Sinn ergibt oder der Leser weiß, wo er sich befindet. Und dann habe ich den Cartoon. Aber es gibt da auch nicht den einen Weg. Gibt es ja für einen Sketch-Skript auch nicht. Optimalen Gag gibt es keinen richtigen Weg. Hast du eigentlich einen Cartoon komplett ohne Text? Ja, klar. Also wirklich ganz ohne Text. Also ja. nicht nur keine gesprochene Sprache, sondern auch gar keinen Text. Ich habe sogar eine Nummer in meinem Live-Programm, die heißt Ohne viele Worte, wo man nur Cartoons ohne Text sieht. Und, aber dann ist ja ohne Worte. Ein schöner Song darunter läuft. Ja, genau. Da ist der Gag schon im Namen. Genau. Ohne viele Worte, gut. Ist ein Gag, also es gibt uns gar keine Worte. Also ich habe das viele in Klammern, weil ich glaube, in einem Gag macht es im Hintergrund einmal Krax oder so. Also deuten, dass er eben auf den Ast tritt. Aber es ist einer von 20 Cartoons. Da, du merkst, wie das Kartenhaus Ralf Rude gerade in sich zusammenfällt. Ne? Einfach nicht konsequent. Nee, nicht konsequent. Aber es zieht sich auch ein bisschen durch dein Leben. Auch mit, so. Dass du auf dieser Lux-Geschichte jetzt wieder, wir waren gerade... Nee, mich fasziniert das nur so, weil ich denke mir, echt klar, natürlich gab es da familiäre Probleme irgendwie zwischen euch, aber dass man das dann so, ich meine, war das die Zeit, wo du in der Telefonzelle gewohnt hast oder war das dann danach? Oder wie? Ich will mal ganz kurz reingrätschen. Es gibt übrigens, hast du auch die Folge gehört, wo wir zum Humorkongress nach Basel wollten? Ich habe wirklich nur die Folge mit den Gästen gehört. Okay. Zu mehr war noch keine Zeit, weil ich habe euch erst vor 2 Wochen entdeckt. Ach ja. Jetzt 2 Wochen. Das Interessante ist nämlich, dass der Humorkongress Basel, zu dem wir gerne hin wollten, weil das ist nämlich so ein, wir haben nämlich geguckt, nach Gelotologie heißt das, glaube ich, das ist die Wissenschaft von Humor. Also es gibt heißt offensichtlich. So? Ja, weiß ich nicht genau. Humor. Mich nicht drauf fest, wie ich glaub, da ist der Wikipedia-Eintrag doch wieder in der Ich-Form geschrieben, oder? Bau, bau! Bäm, look, Mockers Gags, bam, bam. Nee, und da ist nämlich so. Das ist viel lustiger als Luke Mockridge. So, er macht auch die Luke Mockridge-Gags viel besser. Und da ist, da haben wir herausgefunden, dass es einen Humorkongress gibt tatsächlich, wo wir gerne hin wollten, haben wir leider verpasst. Und jetzt hat Florentin Bilder ganz kurz, entdeckt. Kann ich ganz kurz. Bilder entdeckt. Wir haben ihn verpasst, heißt. Wir haben davon erfahren, haben dann unsere Community gebeten, uns Geld zu geben. Unsere Community hat uns Geld gegeben. Wie viel? Dann mehrere Millionen. Dann hat Steven Tietz vergessen, Karten dafür zu reservieren. Die Karten wurden dann irgendwann so teuer, dass wir sie uns nicht leisten konnten. Dann hatten wir das ganze vom Geld Humor, von der Community. Wir reden nur noch vom Humorkongress Basel. Dann hatten wir das ganze Geld von unserer Community und sie konnten nicht hinfahren, haben uns wahnsinnig schlecht gefühlt. Dann habe ich alles Geld wieder zurücküberwiesen. Jedem Einzelnen. Ey, wir können nicht. Wie machen wir das steuerrechtlich? Da wird doch irgendjemand hinterher fragen. Du, steuerrechtlich will ich ja gar nicht anfangen. Was machen wir mit diesem Geld? Wir dachten, wir können jetzt nicht der Ralf Rute der Podcast-Szene werden und hier irgendwie massiv Steuergeld hinterziehen. Das funktioniert nicht. Deswegen haben wir alles Geld wieder zurücküberwiesen. Aber immer mit einem lustigen Gag im Betreff. Man kennt das so, so kleine Körpergags. Wir waren noch ganz gut danach, glaube ich. Ich glaube, da wurde es ein bisschen schwierig. Wir haben dann nur noch Bilder gemalt von irgendwelchen Leuten. Wie lange ist das her? Mit 20 Zwei Wochen. Humorkongress Basel. Humorkongress Basel. Um da ganz kurz mal stattgefunden. Und der hat jetzt stattgefunden und die Bilder sind da. Und da du ja ein sehr visueller Mensch bist, dachten wir uns, wir analysieren jetzt die Bilder vom Humorkongress Basel. Nein, auf keinen Fall. Aber erzähl doch mal, was ist da so alles passiert jetzt? Vielleicht auch für dich interessant. Wir sind ja alle drei Leute, die sich mit Humor beschäftigen. Nein. Zu doch. Viel beschäftigen. Ja, klar. Viel zu viel beschäftigen, würde ich fast sagen. Und vielleicht, ich beschäftige mich eigentlich gar nicht so viel damit. Ich denke, ich produziere. Aber ich glaube, man könnte ja, aber das ist ja halt auch damit sich beschäftigen. Ah ja, okay. Oder? Ich glaube, man könnte da ja, ich glaube, man könnte ein sehr schönes Spiel machen. Man zeigt Bilder und muss raten. Humorkongress oder Holocaust-Gedenkfeier. Es ist alles wahnsinnig. Sieht man lachende ernst. Menschen? Nein. Charlotte Höfners Humorimpuls wird aufmerksam verfolgt und wir sehen hier einfach 7 alte Menschen, die zwischen Halbnarkose und halbtot da stehen. Ich will jetzt nicht über den Humorkongress da. Doch, ganz kurz. Das ist nicht fair. Es ist so. Anfang der Nuller habe ich ja angefangen bei Mad Zeug zu machen. Und die, oh ja, Mad Magazine. Genau, und da gab es in den... Die in Amerika wesentlich lustiger sind als Deutschland. Richtig. Ja. Und da gab es auf den redaktionellen Seiten immer Werbung für auch so eine Art Humorakademie in Köln, die angeblich von Rudi Carrell ins Leben gerufen worden war. Cool. Und nein, das exakte Gegenteil von cool. Und damals habe ich das gelesen, habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass man wirklich, und da sollte einem wirklich das Handwerk des Comedy-Autoren und aber auch so die Grundzüge von Stand-Up beigebracht werden. Und das gibt's immer noch. Ich guck mal, also ich werde diese Ausgaben finden und dann gucke ich mal, wie das hieß. Mhm. Und da waren auch Fotos bei, also mit Leuten an Flipcharts, die so erklären. Genau, hier zum Beispiel haben wir Hans-Georg Lauer mit Humor für Anfänger. Na, der lauert doch schon auf einen Witz. Also das hier, oder? Vor allem ist ein Bild, wir können das ja mal, kann ich den Link mal... Ich finde das auch selber, keine Ahnung, wie das jetzt logistisch vonstatten geht. Was glaubt ihr wirklich denn? Wir haben ja tatsächlich, Informatik ist nicht so mein Ding. Ich habe ja unter anderem auch diese Woche einfach mal die gesamte Website unseres Podcasts gelöscht. Das habe ich gelesen. Wo ich ganz kurz auch nochmal auf Existenzängste eingehen möchte. Das ist wirklich passiert. Wir denken uns, dass das Lustige ist, ja, alle Dinge, die man vielleicht für lustig halten könnte, die wir im Podcast mal jemandem erzählen, die passieren uns wirklich. Wir denken uns das nicht aus. Ja, erhöht das sind das Dinge, die uns überhaupt nicht. Die passieren uns noch schlimmer. Wir müssen ein bisschen runterkurbeln für den Podcast, damit es nicht ein bisschen glaubt, wie der rüberkommt. Lux war vielleicht. Und jetzt hat Florentin die ganze WordPress-Seite gelöscht, wo ich kurz dachte, okay, und das mein Schaffen von einem Jahr ist jetzt womöglich komplett weg. Ist im Nirvana. Ja, das ist ja nur ein Zweig deiner Arbeit. Es ist ein Großteil. Du schaffst ja schon noch viel mehr. Ja, gut, aber es ist schon wichtig. Ist mir wichtig. Auch täglich hier ausgepresst werden, eine Zitrone. Ja, das stimmt, aber mit dem Florentin ist mir schon ganz wichtig. Es war erschreckend, wie schnell das weg sein kann. Ja. Man einfach so, wo man sehr viel Zeit reinsteckt. Es war tatsächlich pure Dummheit. Ich wollte auf einer anderen Website einen neuen Blog installieren und habe dann aus Versehen eben die Podcast-UFO-Seite angegeben und dann hat er nochmal gefragt, so wollen Sie überschreiben und so. Und ich so, ja. Das dachte ich mir auch. Wie viele Schranken musst du mit dem Kopf durchgelaufen sein? Aber das ist tatsächlich, also. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Mega-Programmierer oder so, aber bei würde ich auch nicht behaupten. Ganz klar. Aber niemand sagen. Aber gerade, wenn man sich mit diesem, sag ich mal, Semi-Informatik-Themen befasst, es geht wahnsinnig schnell, wahnsinnig großen Schaden anzurichten. So auf deinem normalen PC hast du immer, wollen sie es wirklich alles löschen? Wollen sie wirklich nicht nochmal ein Backup anlegen? Und man hat sowieso immer alles nochmal in der Cloud und alles in der Dropbox. Aber da bei solchen Sachen gibst du einmal ein schrägliches Delete und alles ist weg, und ohne dass sich jemand nochmal fragt. Und ich habe das tatsächlich leider dumm überschrieben. Ey, und dann, es gibt nichts Schlimmeres als diesen Moment, wenn du auf die Seite gehst und du siehst komplett leer und dann dieses kurze Versteinern und eiskalt über den Rücken laufen, es ist alles weg. Du hast alles gelöscht. Und dann kam die SMS mit, ich habe massiven Scheiß gebaut. Wir können ja vielleicht nochmal unseren Verlauf. Ja, der Verlauf ist sehr interessant. Tatsächlich rekonstruieren, weil es war ein Moment. Ihr schickt euch SMS? Ihr seid nicht so WhatsApp, Leute? Wir schicken uns meistens Videonachrichten. Kurze Videos von uns. Hey, wir sind gerade hier aufgestanden. Wie geht's dir? Sowas sind wir eigentlich. Wir sind jetzt visuelle Menschen. Ja. Aber hast du die Angst? Aber hochkant gefilmt. Hochkant, genau. Aber hast du die Angst, dass irgendwann mal alles von dir weg ist? Nein. Das fand ich übrigens auch sehr interessant bei dem Interview mit Luke, der, das muss ich jetzt auch mal sagen, einfach mega sympathisch rübergekommen ist. Da war Angst ein großes Thema, hatte ich das Gefühl. Ne? Das ist schon Zukunftsängste. So. Ja, ja. Also ein Künstlerding, glaube ich. So ein bisschen dieses in eine Schublade gesteckt werden. Dieses Öffentlichkeitskünstlerding. Künstler in der Öffentlichkeit. Ja, die Angst, dass alles weg sein könnte oder dass mir nichts mehr einfällt, habe ich gar nicht, aber ich mache es auch einfach schon so mega lang. Ich habe mit 14 angefangen, damit Geld zu verdienen. Und crazy. Das hat mir so eine wo dann damals? Ich hab Geschichten geschrieben für das Kundenheft der Volksbank, das Mike-Magazin. Und da habe ich mir Comic-Geschichten ausgedacht. Wie bist du denn daran gekommen, als 14-Jähriger? Ich habe denen einfach Briefe geschickt. Ich habe denen Leserbriefe geschickt mit meinen Comic-Seiten. 100 pro Tag. Und die immer, okay, kein Scheiß, du bist verdammt nah dran. Ich war 9 oder 10 und habe einfach alle Redaktionen, ist ganz lustig, dass ich das jetzt erzähle, weil das ist eigentlich die Standardgeschichte, die ich in Interviews erzähle, weil Leute fragen, wie hat das denn angefangen? Jetzt kommen wir zum ersten Mal in diesem Gespräch an einen Punkt, wo ich ansatzweise was erzähle. Erzählen Sie nochmal, aber lüge komplett. Ich lüge komplett. Also, ich habe einen freundlichen Lux im Wald getroffen. So. Der spielte eine Querflöte und sagte, wenn du wirklich etwas erreichen möchtest in deinem Leben, dann musst du Comic-Redaktionen anschreiben. Mhm. Alle. Und ich hab alle. Oft. Alle. Na, ich habe einfach nur die Comic-Redaktionen genommen, von denen ich gedacht habe, da sitzen, also bei Mickey Mouse habe ich gedacht, ja, sind ja Amerikaner. Die können ja meine Briefe nicht verstehen. Aber also sehr reflektiert als 9-Jähriger, 14-Jähriger. Idiotisch, aber trotzdem reflektiert. Es gab ja eine deutsche Redaktion natürlich, das war mir aber nicht klar. Also habe ich an Fix und Foxy geschrieben und auch an das Mike-Heft der Volksbanken, weil ich damals die Qualität gesehen habe. Das waren wirklich gut gemachte Comics für einen Kundenheft der Volksbank. Aber die Comics. Die Qualität gesehen als 14-Jähriger. Ich stelle mir gerade, wie du da irgendwie sitzt. Na, ich war 9. Aber so der Wand so. Die Blätter von mir erinnert mich. Wir haben visuelle Gags, die Bildaufteilung ist wunderbar. Also ich würde insgesamt für dich fürs Design eine Gestaltung. Ich denke, die sind bereit für meine Arbeit. Ja. Und dann habe ich denen einfach Leserbriefe geschickt und habe wirklich mal Zeug dazu gepackt und gesagt, hier, wäre toll, wenn sie es abdrucken. Und die haben es natürlich nicht abgedruckt, weil es noch totaler Dreck war. Aber auch die haben anscheinend irgendwie gesehen, okay, Potenzial. Fragezeichen. Und dann ist eine Brieffreundschaft entstanden und dann bekam ich... Zwischen einem 45-jährigen Mann und einem 14-jährigen Junge. War, glaube ich, 37. Kann, mal doch mal ein paar Bilder von dir. Schick mir doch mal ein paar Bilder von dir. Am Strand vielleicht. Ich sag mal, es hat nicht geschadet. In der Badewanne oder so. Genau, und mit den Füchsen, Fix und Foxy vielleicht noch daneben. Nee, wie sind die von der Sparkasse? Knacks. Knacks, ja, genau. Die haben immer die haben auch Fetz. Als würde ich mit zwei alten, ganz alten Männern sprechen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich bin komplett raus. So, ich bring's kurz zu Ende. Alles klar. Und jeweils kam dann mit 14 mit einmal ein Scheck. Obwohl ich denen überhaupt nichts geschickt habe, wo ich jetzt davon ausgegangen bin, dass sie abdrucken würden. Ich hatte eigentlich eine Serie von denen parodiert. Ich hatte so einen One-Pager-Gag gemacht mit deren Figuren. Und die haben den dann genommen. Die haben gesagt, die Idee war geil, so wie du eben hier einfach die Wahlpointe gedroppt hast, habe ich da was gemacht. Und die haben gesagt, nehmen wir, hier ist ein Scheck und wenn du möchtest, gerne mehr. Und ab da war ich im Profi-Autoren-Business. Und weil ich das so lange schon mache. Wie viel Geld war das, der Scheck? Dein erster Scheck? 50 Mark. 50 Mark? Ja. Aber da hast du 50 Mark, das ist nicht so schlecht. 3.000 Euro. Ja. Und den hast du den noch an die Wand gehängt, den ersten Check? Wie bitte? Hast du den in die Wand gehängt, den ersten Check? Hast du den noch? Nee. Ich hatte, also es ist leider bei einem, sag mal, Scheckfeuer, beim großen Scheckfeuer 1998, wo gesamte Scheckbestände Deutschlands verbrannt. Das war eine harte Zeit. Ich hatte so eine Kiste mit alten Briefen im Keller und dann war irgendwann da Regen, Rücklaufbecken und dann war alles nass und da habe ich nicht mehr. Aber ist auch egal. Aber ist das auch was, wo du raten würdest, Leute, die irgendwie auch in das Business wollen, einfach aggressiv ihre Sachen überall hinschicken? Ja, wie seid ihr denn hier gekommen? Ich weiß, du hast diese Frank Elstner Geschichte, da habe ich mich entdeckt. Wir sind hier durch die Tür gekommen, haben uns hingesetzt und haben einfach angefangen aufzunehmen. So. Das ist das Ding. Nee, haltet aber tatsächlich, uns auf! Nee, aber ich musste nie für irgendwas kämpfen. Ich wurde meistens gefragt, hast du nicht Bock, hier was zu machen? Habe ich gesagt, ja. Entschuldigung, das war ja kein Kampf. Ich habe ja eine Zeichnung von mir im Brief. Ja, aber hast du den Willen gefasst und die Initiative ergriffen. Du auch. Du sähst nicht hier, wenn du irgendwann mal du hast vor ja irgendwann einer Person... Dein großes Ding war das, die Bewerbung für die Frank Elstner Masterclass. Ja, aber ab dann war alles lawinenhaft, der Aufstieg ist schlechte Metapher eigentlich. Sitzt hier mit dem Mikro mit einer Socke drüber. Ein rutschenhafter Aufstieg. Ja, komm. Was die Wahrheit ist. Es ist die Wahrheit. Wie bist du denn hier gelandet? Ich habe mich beworben, mehrere Male. Nee, ich habe mich einmal hier beworben. Mit so einem Spec-Script oder was steht? Nee, damals waren die BTF ja noch also drei Leute, die irgendwie im Kölner Hinterhof, weiß nicht, was gemacht haben. Versuch verschickt. Bitte? Versuch zu erklären, was ein Spec-Script ist. Sockenmann hatte ich gedappt. Und Da habe ich mich immer beworben und gingen die nicht unter. Muss auf Englisch. Und dann habe ich mich beworben und dann ging das irgendwann auch relativ einfach, weil es nicht so viele waren. Und da, es war nur ständische Aushilfe. Also da war ich noch als Praktikant. Irgendwann kam ich dann zum Schreiben. Ganz easy. Ah, ja. Eigentlich. Aber eigentlich. Ja, aber ich habe es eigentlich auch vorweg geplant. Am Schreibtisch habe ich mir so die Karriere eigentlich ausgemalt. Unterschrift geübt. Mit Stern, ohne Stern. Erstmal langsam anfangen als Praktikant bewerben und dann langsam von innen den Laden zerstören. Und bist du im übernehmen. Zeitplan? Bist du im Zeitplan? Voll. Mhm. Voll. Der jetzige Zeitpunkt habe ich eigentlich für 2017 geplant. Warum fangt ihr eigentlich jetzt erst mit Stand-Up an? Das verstehe ich gar nicht. In welchem Alter kommt erster Bartwuchs? Wann hast du das geplant? 21. Ah, kam. Ja. Achso, passt. Kam, 21, Bart. Cool. Warum wir jetzt erst mit Stand-Up haben, ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich, also... Mich hat im Rollstuhl bisher. Ich hätte diese Kunst immer so ein bisschen... Sehr guter Gag. Sehr guter Gag, kann man mal sagen. Lobend erwähnen, dass es ein guter Gag war. Wir müssen noch so viel lernen. Wir haben beide, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass uns die Kunstform so ein bisschen abschreckt. Vielleicht aber aus dem Deutschen. Also Angst macht. Nein, es ist Faulheit. Nee. Fick dich, es ist einfach Faulheit. Ja, nein, schon. Aber ich merk auch jetzt, dass ich mich am Wochenende halt nicht hinsetze, um ein Stand-Up-Programm zu schreiben, obwohl ich es müsste. Weil wir einfach beide, muss man erstmal sagen. Aber wir schreiben ja auch andere Sachen. Ich mein, wir könnten wesentlich weiter sein, wenn wir nicht so fucking faul wären. Ich sitze eigentlich den ganzen Tag dumm rum und mach gar nichts. Also muss ich jetzt echt mal sagen, also ich mach so gut wie nichts. Ich guck, dass ich jeden Tag einen Tweet raushau, so. Und das schaffe ich schon nicht. Da bin ich schon. Dafür läuft's ganz gut, oder? Ja, aber ich könnte noch wesentlich mehr machen, wenn ich nicht so scheiße faul wäre einfach. So, aber das ist es einfach. Muss man sagen, du hattest bei der Frank Elstner Masterclass, hattest du ein Team, Kamerateam, professionelle Leute. Es wäre echt geil, Leute, wenn man nicht ununterbrochen über diesen Begriff lachen würde. Mich haben schon so viele Leute gefragt, so, ach, das gibt's wirklich? Das ist kein Gag. Ich habe das in einem Zeitungsartikel über dich gelesen. Er war auch in der fucking Comedy Masterclass hier. Stefan Theisel, der hier versucht, das so ein bisschen drunter zu spielen. Wir waren alle in der Masterclass, das verbindet uns, ja. Der Einzige, der hier nicht in der Uli Stein Masterclass war, warst du, mein Lieber. Das ist vollkommen richtig. Ja? Ja. Ich habe meine eigene Masterclass gegründet. Oh. Burn! Oh, burn! Soll ich jetzt den Chatverlauf vorlesen oder nicht? Lies es mal vor. Okay. Achso, da sind wir immer noch. Also ich habe geschrieben, eine Nachricht, die jeder gerne mal bekommen würde. Okay, ich habe richtig Scheiße gebaut. Richtig groß geschrieben. Ich habe richtig Scheiße gebaut, habe ich geschrieben. Stefan antwortet mit nein, nein, nein, nein. Viermal nein. Zweite Nachricht, nein, Alter. Dritte Nachricht, was zur Hölle? Ich schreibe, wie es aussieht, ist alles weg. Okay, was kommt dann? Stefan antwortet. Und im Bad ist ein Tiger. Stefan antwortet mit, hast du den Verstand verloren? Stefan weiter, kläre das morgen mal mit WordPress. Das kann man bestimmt rückgängig machen. So, das direkt optimistisch war's. Schritt zurückgegangen, überlegt, was kann man machen? Ja, immer einen Schritt zurück in das Kunstwerk weiter weg betrachten. In dem Fall war es ein Desaster. Stefan weiter, was hast du denn gemacht? Also er versucht schon noch ein bisschen die Fasson zu bewahren. So, was ist passiert? Und Orthografie und so, ihr gebt euch da schon noch Mühe. Das absolut, ist alles das ist auch absolut recht. Groß geschrieben mit Punkten, alles. Absolut. Ja. Ich habe geschrieben, WordPress ist eine Open-Source-Software. Es ist nicht so, als ob man da anrufen könnte. Auch du machst es noch schlimmer, als ob ich den Scheiß gebaut habe. Haust du irgendwie noch drauf? An dich zu belehren. Ich habe versucht, dir jede Hoffnung zu nehmen. Es gibt so, nope, da gibt's keinen. So ein belehrendes Arschloch zu sein, obwohl man den Mist gebaut hat. Stefan antwortet, ja, ich komme nicht mehr rein. Und jetzt, komplett in Caps, was hast du getan? Ich antworte, ich habe aus Versehen das gesamte WordPress-Blog überschrieben. Stefan, ich fasse es nicht. Er liegt am Boden. Ich wieder, okay, das ist wirklich Worst Case gerade. Auch iTunes geht nicht mehr. Das war wirklich komplett. Stefan, natürlich nicht, unsere Seite ist weg. Du hast alles gelöscht. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Lasst mal Klassikradio laufen und lest das genau vor. Ich glaube, das ist richtig dramatisch. Das finde ich auch nicht schlecht. Das finde ich eine gute Idee. Ja. Ich werde alles neu hochladen. Der Feed sollte eigentlich noch stehen. Unwiederbringlich sind nur die Kommentare weg. Aber tatsächlich muss man letztlich sagen, es ich habe innerhalb gelaufen. Von 2 Stunden die gesamte Seite rekonstruiert, alle Seiten hochgeladen, alle Kommentare wiedergefunden und neu gepostet. Das ist doch in irgendeiner Cloud. Aber das, was ich eben als mein Werk bezeichnet habe, ist in 2 Stunden zu reparieren. Ja, aber das hat auch mich gewundert. Ob das für mich spricht. Das alles, wo ich denke, das ist, du hast wirklich was geleistet in diesem Jahr, ist in 2 Stunden zu rekonstruieren. Das war ja nicht weg und die Kommentare waren ja nicht dir. Also. Die war nicht von, nee, und hat aber dazu geführt, dass er die ganze Seite neu hochladen musste, die ganzen Folgen. Musste alles und Leute haben halt komplett, du hast Leuten ein komplettes Datenvolumen für den ganzen Monat geklaut. Ja, das tut mir richtig weil, die ganzen, leid, weil die ganzen Folgen wegkamen. Ja, weil alle nochmal alles und Leute haben geschrieben. Folgen. Ja, ja, danke Podcast-UFO. Ja, ja, das tut mir auch echt leid. Also da, ich werde nochmal ein offizielles Schamvideo machen, dass ich mich schäme für alles, was geschehen ist. Oder überweis einfach das Geld zurück. Noch? Ach, ihr habt da ja schon. Wir haben schon, wir haben nichts mehr. Nee, jetzt kriegen wir langsam wieder versoffen. Für unseren Trip nächste Woche zu den Rocket Beans. Wir sind nächste Woche in Hamburg bei Rocket Beans und dafür sammeln wir jetzt wieder. Also wir fahren nicht dahin, aber wir sammeln Geld. Nee, wir fahren nicht dahin. Noch ein paar einfach Geld. Wir sammeln einfach Geld. Noch ein paar Highlights von Stefan aus dem Monolog. Wie zum Teufel geht das? Und dann komplett in Caps geschrieben. Und warum an dem Tag, an dem Luke Mockridge uns geteilt hat? Was eine berechtigte Frage ist tatsächlich. Der Tag, an dem wir am meisten Traffic hast. Und auch noch, ich glaube, ich war noch nie so wütend. Ja, aber es am Ende, also die Botschaft ist auch eine gute und es ist alles wieder ausgegangen. Also, wenn ihr fest genug an euch glaubt und alle Folgen noch auf der Festplatte irgendwo rumliegen hat, dann kann man alles schaffen. Klar, über jede also, man merkt, also was die eigentliche Lehre, die wir hieraus ziehen, ist ja Freundschaft. Weil man merkt ja in diesem Liebe. Dialog, dass na, ihr ja. na klar, ihr seid Freunde. Denn es bleibt eigentlich, richtige Beleidigungen bleiben aus. Schuldzuweisungen auch nicht. Ach, und hier wird sich berührt, zu Recht. Oh, noch über am Tisch, ich bin erstaunt, ehrlich gesagt. Ja, unterm Tisch sind ganz andere Sachen. Ja, und ihr seid fair miteinander umgegangen und habt das Problem gelöst und es war auch klar, es ist nicht weg. Aber Stefan und ich, wir haben uns, glaube ich, noch nie gestritten und wir streiten uns auch nicht. Ich glaube, wir sind beide Menschen, die sich nicht streiten. Wir sind, glaube ich, an der Oberfläche sehr professionell. Ja. Wir nehmen ja beide direkt so eine Metaebene ein, so eine Vogelperspektive genau. Und gucken darauf, was gerade passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch bei uns allen so. Du malst es halt. Und wir denken ja, halt darüber nach, was halt passend ins Worte. Du bist der Maler unter uns. Du bist halt der bildliche Typ. Genau. Ja, man muss ja tatsächlich auch bei so kreativen Berufen oft so von seiner eigenen Meinung auch so einen Schritt zurücknehmen. Also ich würde sagen, ich habe keine eigene Meinung. Ja, aber nein, ohne Scheiß, ich habe keine Meinung. Das ist ein großes Problem. Ich habe auch im Unterricht, aber irgendwie, ich gehe noch zur Uni und wenn dann Dinge, dann Leute regen sich auf neben mir und ich denke mir, wow, was ist los? Was ist gerade los? Ich habe dir nur dann, die Brüste gerissen. Welche Meinung nehme ich an, damit die Situation jetzt am lustigsten ist. Das ist natürlich ziemlich schlecht trotzdem, wenn du Stand-Up machen willst, weil du brauchst ja eine Haltung zu irgendwas. Ja, eine Haltung aber die ist denke was ich mir aus. Als Meinung. Die denke eine ich Haltung mir aus, kannst du um lustig zu sein. Das ist natürlich habe ich eine Meinung. Ich hab einen gewissen so Norm- und Werte-Grundsatz, den jeder von uns haben sollte, glaube ich, auch in der richtigen Richtung. Aber ich habe es nicht, ich nehme nicht gerne. 37 mehr keine Fotos von sich schicken, wenn man 9 ist. Ach so, das Wörtchen nicht habe ich damals vergessen. Aber es ist tatsächlich, ich glaube, das ist tatsächlich auch, weil ich weiß nur von Freunden, die Design studiert haben, die gesagt haben, der Professor hat bei denen eine der ersten Vorlesungen gesagt, okay, das wird jetzt eine Weile dauern, das wird jetzt ein halbes Jahr, ein Semester, zwei Semester dauern, aber ich werde euch einfach fucking austreiben, dass ihr eure Arbeit in irgendeiner Weise mit euch verbindet und einfach, wenn ich sage, das ist scheiße, dass ihr das nicht mit euch verbindet, sondern dass ihr einfach unterscheiden müsst zwischen eurem Werk und euch selber und einfach, dass die Meinung, die ihr zu wissen Dingen habt, einfach nichts mit euch zu tun haben. Ja, und das einfach davon trennen. Und das ist bei Texten genauso. Ja, genau, als ich angefangen habe zu schreiben, ja. Habe ich Texte abgegeben und sie wurden fertig gemacht oder umgeschrieben. Genau. Und ich war einfach aufgelöst und war einfach fertig damit, konnte damit gar nicht umgehen. Dass jemand sagt, dein Text ist scheiße, dass du das nicht auf dich beziehst. Ja, und irgendwann, sondern auch einfach drüber guckst und sagst, okay. Irgendwann lernst du dann halt. Wo können wir Dinge ja, also verbessern? Also das habe ich ja auch gemacht. Als ich mit 14 da angefangen habe, diese ersten Geschichten zu schreiben, dann ist der eine Autor da auch drüber und hat das im Grunde gekürzt, gerafft, ja, genau. Gesagt, hier läuft die Geschichte nicht, das erzählt nichts, das geht in keine Richtung. Und das hat mir total geholfen. Also wenn man diese Kritik annimmt, ist das ja super. Aber wie ist denn das beim Grafikdesign? Du musst ja trotzdem irgendwie, also vielleicht kenne ich mich da einfach überhaupt null aus. Nee, aber du musst eine gewisse Objektivität zu deiner Arbeit herstellen. Na das klar. Ist, wenn der sagt, das ist scheiße, dass du nicht sagst, ey, du dummer Arschloch irgendwie, du hast ach, beleidigt, so, du musst das trennen sondern von dass dir du halt Person. Dann sagst, okay, was ist daran scheiße? So, nee, aber ich glaube, das ist ja auch eine Charaktereigenschaft, die sich dann ja auch in dein Leben überträgt, dass du halt dann sagst, wenn jemand irgendwie zu dir sagt, du hast scheiße gebaut, dass du das dann irgendwie versuchst, rationaler, problemorientierter zu gucken. Ich Im besten Fall. Ich finde es ganz interessant, ihr habt ja auch neulich darüber gesprochen, dass ihr auf dem Comedy-Preis gewesen seid und wie uninteressant ihr eigentlich die Veranstaltung gefunden habt. Ja. Ich bin ja auch schon ein paar Jahre lang da gewesen und habe genau, ja, ich cool. Bin vor 10 Jahren eben das erste Mal wie kommst da. Du denn auf dem Comedy-Preis? Durch Joshua Sauer, kann ich ihm. Ach, ich habe eine sehr gute Freundin, die aus dem Comedy-Business kommt und die hat mich mit okay, die Catering-Tür offen gelassen hinten in der genau. Küche. Und dann irgendwann bin ich selbst eingeladen worden, weil ich dann mit Brainpool gearbeitet habe. 2007 habe ich ja angefangen mit Brainpool, mal Spaß zu tun gehabt. Wir reden nicht davon. Und dann war ich da mit einmal. Und ich habe mir da wirklich viel von versprochen, weil ich irgendwie man wusste, denkt, es ist die lustigste Veranstaltung Deutschlands, naja, weil es der Comedy-Preis. Weil ich wollte, dass ich mit dem, was ich da mache, was ja auch Humor ist, in irgendeiner Form Bühnenkrempel mache und habe gedacht, ich muss mehr Stand-Up-Comedians kennenlernen und habe gedacht, das wäre in irgendeiner Form eine Rampe. Aber ich habe da zwar Leute kennengelernt, aber meistens waren das Fernsehmacher und dann waren das auch noch so Fernsehmacher, wo ich dachte, oh, so stelle ich mir immer vor, dass Fernsehmacher sind, aber das möchte ich alles gar nicht und es ist dann ganz anders gekommen. Ich habe wirklich über direkte Kontakte mit, eigentlich war es dann Markus Barth und der mich dann so ein bisschen damit reingeholt hat und dann habe ich so mitgekriegt, wie man das macht, so auf einer Bühne stehen und Zeug erzählen. Aber ich fand halt auch, dass die Leute, mit denen man sich unterhält, selten komisch sind, selten reflektiert sind und das als Angriff verstehen, wenn man ihre Arbeit nicht mag. Und das war mir sofort klar, als Florentin geschrieben hat, dass er Route hast. Ja, aber da ist mir wichtig, dass du das auch nicht nur auf deine Arbeit beziehst, sondern auch wirklich auf dich als Person. Weil ich meinte damit nicht jetzt, die Route Comics, die sind mir scheißegal. Das ist für mich niederträchtige, entartete Kunst. Das ist mir scheißegal. Mir geht's um dich als Person. So. Das ist halt irgendwie mir schon wichtig, dass du weißt, dass ich dich halt persönlich auch echt nicht so gut finde. Ja, das ist gut. Schön, das waren auch schöne Schlussworte. Nein! Nein, ich wollte noch nicht. Ich habe noch eine Gag-Idee. Vielleicht kannst du was draus machen. Oh nein, über diese Florentin-Gag-Idee würde ich mich im Keil mehr sticken. Zieh wenigstens deine Hose wieder an. Okay. Nee, erzähl. Also, ein Hund sagt, statt Alarmstufe rot, sagt er Alarmstufe etwas dunkleres grau. Das ist der Ursprungsgag, kann man da was draus machen? Hast du mal das Tweet rausgehauen irgendwann? Nee. Ich habe nur mal im Casino, ich setze alles auf grau. Hund im Casino. Ja. Aber kann man da was mitmachen? Irgendwie so, das steht jetzt mal als Gag. Warum fragst du diese Scheiße? Natürlich kann man da was mitmachen, das weißt du doch selbst. Ja, aber mir fehlt der Rahmen. Die sind doch die gleichen, wie wenn du einen Sketch draus machen würdest. Nein, weißt du, was der Grund ist? Er will diesen Gag irgendwie diesen Podcast platzieren und er verpackt es als Frage, weil er sonst keine Chance hat, in dieser Folge den Gag zu platzieren. Wenn ich gewusst hätte, wie ich den Gag verpacke, hätte ich ihn als Tweet rausgehauen, weil meine Tweets sind mir wesentlich wichtiger als ihr beiden Idioten. Ich weiß nicht den Kontext. Ich sehe immer irgendwie, weil was, in welcher Situation würde ein Hund sagen, Alarmstufe rot? Feuerwehrhund. Ja, oder ich sehe ihn an irgendeinem Pult sitzen, eine Überwachung mit Kameras und sieht irgendwas und brüllt das laut in ein Mikro rein. Das kann man machen. Polizeihund. Ah, okay. Aber du weißt, das ist ja wie beim Stand-Up, du musst die Leute erstmal abholen. Und das musst du, ne, wo du halt da die Rampe aufbaust zu der Punchline, ne, musst du. abholen, habe ich gesagt, ich habe kein Auto. Ja, danke. Und da musst du halt irgendwie einen Raum erschaffen, wo du als Leser sofort weißt, da bin ich und deswegen ruft er das. Ich weiß nicht, warum man jetzt Alarmstufe rot sagen müsste. Er könnte auch in irgendeiner anderen. Aber ich habe jetzt so diese Hunde können keine Farben sehen, Gags auch schon zu oft gesehen. Also den finde ich jetzt persönlich ein bisschen ausgelutscht, aber nicht schlecht gedacht. Ich finde das so gut, dass Florentins Gags immer alle von allen Gästen einfach nur fertig gemacht werden. Aber auch immer alle versuchen so nett zu sein und sachlich zu bleiben. Aber im Grunde sagen sie alle nur andere Worte für, nee, der gefällt mir nicht, aber die beschreiben es, aber alle Gäste auf ihre nette Art umschreiben das immer, dass sie es scheiße finden. Das finde ich so nett. Ich weiß nicht, wie das Gespräch funktioniert gerade nicht. Wollen wir vielleicht nicht mal den Router neu starten? Man muss fairerweise sagen, dass du ja bis jetzt noch kein Gag Leute, ey, da kommt ja gar nichts. Nee, Router, ach ey, fickt euch. Das ist Fishing for Compliments, was ich nicht will. Das ist doch scheiße, ey. Ich habe mir 3 Gags vorbereitet. Und dass man einfach mal sagt, weil du immer von wegen, ich lass dich hängen mit deinen Scheißporten, wo man auch wirklich mal sagt, ich suche schon 100 Mal gehört. Ja. Kotz mich an, ey. Kommt immer gut in so einem Podcast. Raum. Du musst den Raum nutzen. Das hat er noch nicht ganz verstanden. Ist er jetzt wirklich raus? Er muss manchmal die Kamera muss er manchmal ausblenden. Er weiß nicht genau, dass er nur auf einer auditiven Ebene funktioniert. Aber jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit für uns. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit darüber. Wie hat denn nochmal mein ist der sympathisch. Das ist der Sketch, den ich gemalt habe. Wie hat der denn nochmal gefallen? Okay, er ist wieder zurück. Okay. Ich habe mein Handy vergessen. Er ist wieder da. Geht aber immer noch so. Nein, komm, Florentin. Komm zurück, Florentin. Jetzt sei nicht so. Ja, wir wollen ja gerade uns unterhalten, oder? Wir wollen uns gerade nett unterhalten. Du wolltest ich habe ganz tolle Fragen für dich vorbereitet. Ja. Zum Beispiel, du führst ein idyllisches Fernsehleben, Familienleben. Alle Comedians haben ein Defizit. Ey, ich habe echt die Fragen von Luke Mockridge. Das ist kein Scherz. Ich habe die alle noch hier. Und ich überlege gerade. Aber dieses Defizit-Ding finde ich ganz interessant. Mhm. So, es heißt ja, dass Humor immer. Wovor läufst du eigentlich weg? Wovor? Wo ist dein Haken? Haken? Du musst darauf antworten. Warum hast du damals, als du 14 warst, warum bist du nicht mit Bernie, Andrea und Carsten raus zum Fußballspielen gegangen? Norbert hast du dich alleine mit Nobby, warum hast du dich alleine zu Hause eingeschlossen und hast Bilder gemalt? Und hast New Bilder von Mädchen gemalt. Das war noch früher. Wir haben eine Comic-Redaktion sogar gegründet. Norberts Vater hat Wintergärten verkauft und hatte ein Büro, in dem er halt diese Kaufverträge abgewickelt hat und sowas. Wenn er nicht da war, haben wir uns ins Büro gesetzt, so getan, als wären wir eine Comic-Redaktion. Haben genau wie du eben so getan, als würden wir telefonieren mit Leuten und sagen, die neuen Seiten kommen gleich und jetzt machen wir noch die Witze und die Kreuzworträtsel. Und dann haben wir uns da Geschichten ausgedacht, Comics gezeichnet. Das habe ich auch sehr aufgemacht, aber jetzt nicht in diesem Nerd-Kosmos, wo du Podcast bist. Ich fand es super. Auf den ich nicht folgen will. Und mir war vollkommen klar, dass das irgendwann Realität wird, dass das mein Alltag sein wird, in irgendeiner Form mit Redaktionen zu sprechen und den Zeug abzuliefern und naja, das ist. Aber du arbeitest ja viel alleine, oder? Ich denke mir, dein Arbeitsfeld besteht hauptsächlich aus dir und einem weißen Blatt Papier. Nee. Nee. Und deiner ganzen Redaktion. Nee. Also nee, ich hab mindestens... Sondern dann erzähl, wie es wirklich ist. Ralph Harathi. Alter, Leute. Kotz mich an. Also für den Fall, dass ihr die Antwort wirklich haben möchtet. Ich möchte gerne haben. Ich mache ja viel Videos und die mache ich zusammen mit dem Animator. Ja, aber deine Cartoons, so, da ist doch hauptsächlich die Idee alleine, von dir. Ja. Und ja. Ja. Das heißt, du bist dann da, schließt dich zu Hause ein oder läuft dann nebenbei der Fernseher oder wie arbeitest du? Oh. Genau so. Aber zum Beispiel, zum Thema Kreativität, ne? Ja. Don Draper hat tatsächlich was gesagt, der Hauptfigur aus der Serie Mad Men, der in einer Werbeagentur arbeitet, der hat gesagt, mit Ideen funktioniert es immer gleich. Du musst bis zum Ende des Tages eine Idee haben und die erste Hälfte des Tages arbeitest du intensiv, brainstorms, schreibst Sachen auf, aber es kommt nichts dabei raus. Dann gibst du auf, fängst an, dich zu betrinken und dann irgendwann, wenn du sowieso denkst, ich schaffe die Deadline sowieso nicht, kommt irgendwann von ganz allein die Idee und du hast die Idee. Also Hälfte des Tages hart arbeiten und andere Hälfte des Tages aufgehen, Depression, Weinen, Flucht nach vorne, Alkoholismus, Drogenkonsum und Menstruation, Masturbation, je nachdem, wo man gerade mehr Lust drauf hat. Und dann kommt von alleine irgendwann die Idee. Hast du das auch erfahren oder arbeitest du anders als eine ausgedachte Figur aus einer Serie? Also nah dran ist auf jeden Fall, dass ich die Deadline brauche. Wenn ich mir nicht selbst sage, das muss dann oder dann fertig sein oder ich denke, ich habe jetzt 3 oder 4 Tage keinen neuen Cartoon auf der Seite gemacht, dann drückt das so sehr bei mir im Schädel, dass ich denke, da muss ich jetzt auf jeden Fall was Neues raushauen und das brauche ich auch. Oder wenn ich weiß, ich will Donnerstag... Was brauchst du daran? Brauchst du das Ventil oder brauchst du die Anerkennung von Leuten? Nein, ich brauche den Zeitdruck, um abliefern zu können. Weil das kenne ich nicht anders, weil ich aber eben schon... du hast ja keinen Druck. Den machst du dir ja selber. Aber genau. Du fühlst dich ja schlecht, wenn du nichts machst, ne? Ja, aber warum? Also schlecht nicht, aber... Was gibt dir das? Was gibt dir das, wo du das ab... Ist gerade ein Verhör, kreuzverhörmäßig. Ja. Aber was gibt dir das? Also warum machst du dir selber den Druck, was zu veröffentlichen? Was veröffentlichen zu wollen? Ich sehe mich selbst als Fan. Also wenn ich denke... Also bestes Beispiel ist wieder Joscha, nicht lustig. Ich finde es total schade, wenn ich da... Mei und leider ist es ja momentan so, wenn da so wenig nachkommt. Ja, ich bin, das ich ist bin, echt schade, ich, aber kannst du da nicht mehr mit ihm reden irgendwie, dass da irgendwie mehr kommt von ihm oder so? Ja, ist eine gute Idee, das mache ich mal. Kannst du dich mal ein bisschen zurücknehmen und ihm ein bisschen mehr Raum geben? Genau. Also und so sehe ich das und ich denke mir immer, wenn da Leute sind, denen das ja offensichtlich auch gut gefällt, dann will ich auch nachliefern. Und ich finde es einfach total schön, wenn ein Künstler nicht nur eine Qualität hält, sondern eben auch einfach viel produziert, wenn das geht. Also wenn es nach mir ginge, könnte zum Beispiel, ich bin wirklich wenig Fanboy von vielen Sachen, aber Olli Schulz zum Beispiel könnte meinetwegen einfach gerne alle halbe Jahre ein Album raushauen. Finde ich total geil. Würde aber dann vielleicht weniger Olli Schulz werden, weil es ja, auch zu Olli Schulz gehört, dass er weniger produziert. Das wäre eben meine Idealvorstellung, okay, weil ich mir einfach wünsche, oder keine Ahnung, dass es eben endlich eine neue Staffel von irgendwas gibt, was ich eben auch super finde, dass ich die endlich gucken kann. Und ja, das passiert halt nicht immer, weil es eben auch einfach nicht geht. Ich habe mich neulich gefragt, worüber haben Menschen eigentlich geredet, bevor es Serien gab? Das hast du noch, ja genau, in dem Podcast. Hab ich das auch mal hier gefragt? Ja, damn it, ey. Ja, das ist sehr gut, wenn die Gäste. Und was haben die gemacht auf Partys, als es noch keine Smartphones gab und man nicht... Finde ich interessant, dass wir 38 Stunden lang jetzt schon geredet haben und davon vielleicht 15 Minuten über Serien gesprochen haben. Und ansonsten eigentlich nur über sprechende Bäume und den Tod in Person. Ja, genau. Ich finde, wir haben sehr wenig über Serien gesprochen. Ja. Aber trotzdem interessant. Also man redet ja, also das allerdings der kleinste gemeinsame Nenner sind wirklich Serien mit Leuten, mit denen ich abends rede. Ja, aber und es gibt keinen Bezug so hat. Wahnsinnig viele Serien gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, merke ich. Also es wird auch immer komplizierter, sich eine Serie auf eine Serie zu einigen, die alle gesehen haben, ja, weil es mittlerweile zu viele Serien gibt. Aber ich finde es interessant, was war denn davor der kleinste gemeinsame Nenner? Wetter, Sport, so Serien ist das Neue. Sport, auf jeden Fall, Politik. Ja, und genau, und Serien nimmt das Ganze so ein bisschen ein. Außerdem, ich glaube, das siehst du zu sehr in deinem Kosmos. Ich glaube, es wird immer noch genauso viel über Politik und Sport gesprochen wie sonst auch. Nur wir quatschen eben, also früher, Serien gab es ja immer. Ne? Nicht in dieser Dichte und nicht diese Qualität vielleicht, aber du konntest dich natürlich auch vor 20 Jahren mindestens über die Simpsons unterhalten, die neue Folge, oder davor, keine Ahnung, was es da noch gegeben hat. Es gab immer Serien. Und wenn es der Tatort war, ist ja auch eine Serie. Also mal ganz kurz, es gibt Simpsons, Simpsons, Family Guy, Rick and Morty, ja, wahnsinnig tolle Sachen, BoJack Horseman. Ja. Warum gibt es sowas nicht in Deutschland? Und warum arbeitest du dich aktiv daran, dass es vor allem mal gibt? Ganz kurz nochmal, warum es was anderes ist als zum Beispiel eine andere Comedy-Serie. Du kannst alles machen. Ein Comic erlaubt dir alles. Echt? Wollte ich kurz nochmal sagen. Das ist, glaube ich, ganz gut, dass du ihm das sagst. Leute. Wollte ich dir nochmal erklären. Also, falls du denkst, du hast irgendwie Fesseln im Kopf oder so, muss nicht sein. Ja, schon verstanden. Die Leute müssen nicht auf dem Boden stehen. Du kannst sie auch fliegen lassen. Menschen. Also, das gibt es nicht in Deutschland, weil TV-Sender das konsequent verhindern. Sie verstehen es nicht. Why? Ja, also, ich behaupte nicht, dass... Also, Simpsons ist... Oder war genial, kann man sich jetzt drüber streiten, wohin das jetzt gegangen ist. Wann wurde es scheiße? Welche Staffel? Ich habe aber jetzt schon noch wirklich lange nichts mehr geguckt. Ich bin irgendwie so bei der 8. raus. 9. Für mich die 9. High five. Ah, jetzt geil. Cool. Und nach der 9. wurde Simpsons scheiße. Es ist so, dass, also Family Guy zum Beispiel, finde ich, also die Gags finde ich teilweise brillant. Es gibt wunderbare Momente, aber die haben halt vom Storytelling her niemals das erreicht, was Simpsons hatte. Haben die auch nie versucht. Rick and Morty ist jetzt wieder was. Und jetzt kommen wir natürlich in völligen Nerd-Talk hier. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Aber hast du mal gesehen, worauf das basiert? Was so der erste Trickfilm war, der die Basis geliefert hat für Rick and Morty? Es gibt auf Vimeo. Warte, wie heißt es denn da? Es ist wirklich eine Parodie auf Zurück in die Zukunft. Mhm. Auf Doc Brown und Marty. Ja. Und es ist so ein 3-Minüter, grottenschlecht animiert, richtig scheiße. Der ist unglaublich sexuell. Also es wird permanent, sieht man blutige Hoden und einen Penis. Und, unterbrochen. Ja. Und es ist so eine Pedo-Beziehung zwischen diesem Jungen und diesem alten Wissenschaftler. Ja. Und aber viele Charakterzüge, also erstmal die Stimmen sind schon identisch wie in der Serie. Und die ganze Dynamik zwischen den beiden, die ist schon da. Mhm. Ansonsten hat dieser 3 Minuten nichts von dem, was aus dieser Serie geworden ist. So, jetzt hat irgendein Fernsehmacher, ich glaube einer der Erfinder von, wie heißt diese Serie, wo die alle zusammen in dieser Volkshochschule sitzen? Community. Ja, genau. Dan Harmon wahrscheinlich. Genau, einer von den Community-Machern hat das gesehen, hat gesagt, wie geil ist das denn, mit dem Typen muss ich mich treffen. Der hat halt irgendwas darin gesehen. Und weil er und diese Visionäre fehlen in Deutschland. Diese Visionäre fehlen in Deutschland und es vor allem fehlen in Deutschland Leute, die erkennen, dass Animation nicht automatisch Kinderkram ist. Ihr wisst das, eigentlich, ja, selbst die Leute, mit dem du dich auf dem Comedy-Preis hältst, wahrscheinlich auch sagen, dass es halt super Comedy ist, aber für die Fernsehmacher ist es Trickfilm. Und Trickfilm ist nun mal Kinderfernsehen oder zumindest Familienunterhaltung. Weil eins ist nun mal auch ein Problem, es ist sehr teuer. Ja, aber ganz kurz, sorry, was ich immer so komisch finde, dass man auf solche Fragen, warum gibt es in Deutschland sowas, nicht immer so einfache Fragen findet, so dieses, das kann Antworten doch nicht wahr, so einfache Antworten findet. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, die arbeiten doch beim Fernsehen. Die müssen doch auch mitbekommen haben, dass es BoJack Horseman, Archer, ja, wahnsinnig. Habt ihr schon mal woanders gearbeitet als hier für Jan und für BTF? Nee. Dann wüsstest du, dass das leider so ist. Die haben keine Ahnung. Also außerhalb von dem, was hier geschieht, und hier passieren wunderbare Sachen, haben viele Menschen von Comedy, finde ich, keine Ahnung. Und sehen diesen Zusammenhang nicht, dass man eben in animierter Form brillante Comedy erschaffen kann, geile Geschichten erzählen kann, Möglichkeiten hat, die man sonst nicht hat. Und für die ist das eben Familienunterhaltung. Und du musst auch bei einem animierten Spielfilm, musst du dafür sorgen, dass am besten die unter 6-Jährigen noch mit rein können, damit es halt ein guter Familienfilm ist. Damit sich das, ist ja auch teuer. Also wenn du einen animierten Kinofilm machst, der kostet halt ab 7, 8, 9 Millionen aufwärts. Ja, aber ich meine, man kann ja auch South Park. Das muss so, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie unbedingt jetzt das Rad neu erfinden muss. Aber es ist ja... Ah, South Park lebt aber von vielen anderen Sachen. Das ist ja nun mal einfach so an eine erwachsene Zielgruppe dafür produziert. Auch von, lass uns doch einfach mal einen Piloten schreiben für so eine Serie. Ich wäre sofort dabei. Ja. Weißt du, in Amerika gibt es halt auch so Sachen wie Adult Swim, halt dieser Sender, auf dem Rick and Morty läuft, wo halt Sachen, Eric Andre Show, Fish Center halt, wo halt so fucking weirde, crazy Sachen laufen, halt auch primär Internet natürlich und so, und die sich da einfach so diese Nische, die sich auf drauf verschrieben haben, wir machen den abgefahrensten, weirdesten Scheiß der Welt. Ja, und aber sowas kannst du halt hier auch komplett vergessen. So. Ja, nee, aber nee, außer was, du gründest es selber so. Es gibt aber Rocket Beans TV oder so, wo einfach, wenn man ein bisschen was selber in die Hand nimmt, theoretisch mal eine Plattform hätte. Und man muss es ja auch nicht so aufwendig produzieren. Also eine Sache, warum Joschas Projekt zum Beispiel einfach so lange braucht, ist, weil er animationstechnisch einen Anspruch hat, den ich nicht habe. Ja. Ich sage mir, das muss nicht. Ich muss nicht die 24 Zwischenphasen haben in dieser Bewegung. Ich brauche die nicht. Wenn der sich von da nach da dreht, dann kann das Gesicht durch einmal so klack machen, weil es nichts erzählt. Und wenn die Geschichte sich entwickelt, wenn ich der Figur folgen möchte, weil ich die interessant finde und wenn die Pointe geil ist, dann ist es mir einfach egal, wenn die Animation, sag ich mal, eine 3- ist oder sagen wir eine 3+. Und bei Joscha muss das alles eine 1 sein. Und damit es richtig geil aussieht, ist es einfach enorm teuer und man kann sowas ja, auch günstiger machen. Das erarbeitet man sich ja. Also man erarbeitet sich Qualität, auch gerade visuelle Qualität bei Animationen, letztlich auch einfach über Zeit. Wenn du halt anfängst, gute Sachen zu schreiben und dann kannst du am Anfang auch ein bisschen scheiße aussehen, wenn es einfach auch so die Idee gut ist und ja, so, dann kannst du damit ja auch schon Leute überzeugen. Schau dir auf YouTube sowas wie die ASDF-Movies an oder so, halt auch total krude animiert. Na klar, von und Tomska. Aber halt einfach durch einen einmaligen Humor. Oder ich weiß, es ist verrückt, aber schau dir meine Sachen an. Die sind ja auch mega simpel eigentlich. Ja, oder schau dir halt einfach was von Uli Steiner an. Ja, schau sauer an, ich meine. Die machen das schon gut. Die machen das auch sehr gut. Aber die funktionieren eben auch. Und ich habe es ja selbst nicht gewusst oder geglaubt, dass das dann so viele Millionen Menschen irgendwann sehen werden. Aber es funktioniert ja und es reicht, um die Geschichte zu erzählen. Aber du sagst immer, man muss weirden, geilen Scheiß erzählen können. Tatsächlich finde ich gerade auch bei diesen Adult Swim Sachen, also im Kern haben die interessante Figuren und Geschichten, die, bei denen man dranbleibt. Auch Rick und Morty sind einfach toll erzählte Geschichte und sehr emotionales Zeug. Absolut, aber vor allem... Mich interessiert immer, wie stehen die zueinander, wie geht das aus? Und ich habe da manchmal auch Gänsehaut, weil ich denke, wow, das haben die wirklich in Folge 1 schon gewusst, dass das hier wieder auftaucht. Ja. Das ist einfach toll geschrieben. Ja, das und vor allem, es ist halt auch dieser unglaubliche Meta-Humor. Ne? Also der ist bei Rick und Morty, glaube ich, extrem. Ich glaube, es geht nicht mehr Meta als Rick und Morty. Also Community aber war schon wahnsinnig nur, es Meta. Aber funktioniert auch... Ja, klar, aber ganz kurz, da hast du auch so ein, du setzt beim Zuschauer so ein wahnsinniges Verständnis von Storytelling und von, oh, ich sehe das Ganze als ein Produkt an und also zum Beispiel ist eine Folge Rick and Morty, die gehen ja immer auf ein Abenteuer und der Wissenschaftler, der Opa ist immer... Prämisse. Coole Geschichte. Rick und Morty gehen, ja, also, du hast mich, auf ein Abenteuer. Du hattest mich bei Abenteuer. Du hattest mich bei Abenteuer. Aber Rick, also der Wissenschaftler ist immer der sozusagen Morty ins Verderben mitreißt und in einer Folge sagt mal Morty, nee, ich will heute mal der Chef sein und dann sagt Rick, okay, dann machen wir jetzt mal ein Abenteuer wie du, aber wenn es scheiße ist, wenn es langweilig ist, dann bin ich wieder der Chef. So, und dann geht's in der Sendung, in der Folge nur darum, wird das Abenteuer spannend und lustig und interessant. Das heißt, die Serie stellt sich selber den Auftrag, so von wegen, schaffen es die Figuren, jetzt eine interessante Folge zu machen und schaffen sie es, das interessante Ding. Aber das und ist das ein ist Ding. So meta, und dann benutzen sie auch ständig so Begriffe, so Call to Adventure und jetzt muss das passieren und das. Und das ist so wahnsinnig meta und so wahnsinnig mit dem Augenzwinkern und es nimmt den Zuschauer so wahnsinnig ernst. Das funktioniert nur in einer sehr, sehr erwachsenen Unterhaltungsszene, glaube ich. Und das ist für uns da drin, aber die Geschichte funktioniert trotzdem als Story. Absolut. Du hast immer noch, es tauchen interessante Charaktere auf, es ist cool animiert, die Hintergründe sind geil gezeichnet, du hast permanent das Gefühl, du wirst wirklich gut unterhalten, das heißt, du hast das da drin. Das hast du ja auch ganz oft in einem guten Pixar-Film drin. Da gibt es ja auch immer irgendeine Ebene, die für den Erwachsenen interessant ist, dann ist geile Slapstick-Comedy drin, es sind tolle Bilder, die sich lohnen, dafür ins Kino zu gehen und so sollte eigentlich Unterhaltung immer funktionieren. Ja, ganz kurz eine Anmerkung, es läuft gerade im Kino, alles steht Kopf, Inside Out und das ist so ein unfassbar fucking guter Film. Ich will nur ganz kurz anreißen, schaut ihn euch an, der ist unglaublich gut. Ich habe ihn gesehen. Alter, holy shit, ey, ich dachte mir, wie kann man so kreativ sein? Also diese Prämisse, es spielt sich alles die Gefühle eines Mädchens sind die Hauptfiguren und es ist alles eine riesengroße Metapher, dieser gesamte Film, irgendwie die haben dann so kleine Glaskugeln, die stehen für Erinnerungen, bla bla bla, wahnsinnig gute Ideen und du das denkst... Das abstrakte Denken? Ja, das abstrakte Denken das ist so eine Welt, die immer weiter aufgeht, denkst du, okay, jetzt gehen sie ins Unterbewusstsein, mein Gott, was für eine geile Idee, so da sind die ganzen schlummernden, tiefen Dinge drin und es geht immer weiter und weiter und weiter und es ist unglaublich kreativ und das ist egal, schaut ihn euch einfach an, aber sowas, solche Story-Ideen und den könntest du nicht in Deutschland machen, weil glaube ich, hier die Produzenten sitzen und sagen würden, was, das ist doch viel zu psychologisch und wen soll das interessieren? Wir brauchen auf jeden Fall eine Verfolgungsjagd und letztendlich wird da einfach eine Geschichte erzählt. Ich habe ja nichts gegen eine Verfolgungsjagd. Da sind ja auch Action-Elemente drin, damit die Kinder es verstehen, aber so es sind auch wirklich gute Gags drin und gute Themen, die man auch als Erwachsener meiner Meinung nach fehlt da ein geschultes Unterhaltungspersonal in den oberen Chefetagen in Deutschland, weil das ist ja genau das Gleiche. Da bei Pixar hast du halt diesen, wie heißt der, Lasseter oder so? John Lasseter. Genau, der einfach, wo ich habe so einen Artikel gelesen, wo einfach alle das Bauchgefühl von ihm abfeiern und der einfach nur wegen seines Bauchgefühls, wegen seiner Intuition, die kann er manchmal nicht mal begründen, aber alles, was er sagt, wird der Film scheiße, wird er scheiße. Alles vorhergesagt. Und Cast 2 fand er furchtbar, wurde auch furchtbar. Stand er auch nur wirklich hinter. Ja, hat aber auch für sich gemacht. Geld damit verdient. Ja, gut, das sind andere Sachen. Aber er hat aber auch wirklich immer gesagt, Toy Story hat er, glaube ich, auch die erste gemacht, meine ich. Ja, klar. Und einfach, er hat einfach dieses Gefühl, wo die irgendwann mal rausgefunden haben, okay, das ist ein Typ, auf den wir uns verlassen können. Das ist wie so das Orakel von Delphi. Ja, genau. So ab dem dritten Erfolgsfilm denkt man dann wahrscheinlich auch, der kann das. Ja, und das ist einfach, glaube ich, dieses Bauchgefühl, diese Intuition, die aber entsteht, wenn halt über Jahre geiler Unterhaltungsshit produziert wird. Aber ich muss dazu sagen, die Basis für all das, also es ist toll, dass dieser Mann da ist, dass er all diese guten Intuitionen hat und dass er sich einfach auskennt, damit wie man eine gute Geschichte erzählt. Ja. Aber das alles hätte nicht stattgefunden und darauf wird es leider runtergebrochen, ohne Kohle. Also wenn Steve Jobs nicht damals da gesessen und gesagt hätte, Pixar, da glaube ich dran. Und da Millionen reingesteckt hätte und gesagt hätte, egal was sie machen, ich will, dass das stattfindet. Und dann haben die halt diese tollen Leute bezahlen können, die dann einfach Toy Story gemacht haben und gezeigt haben, okay, CGI animiert, der Punkt ist ja, viele Leute sehen computeranimierte Filme und denken, ah ja, deswegen ist das Erfolg, ist ja computeranimiert, sieht halt aus wie 2015. Nein, die können einfach geile Geschichten erzählen, die haben Figuren mit Tiefe, denen man glaubt, denen man das Gefühl hat, ich weiß, was der will, wo der hin möchte, was der erzählen möchte, und dann ist es auch noch witzig. Es ist einfach, die machen geile Dramödien. Ja, Steve Jobs, Fun Fact, steht ja im Guinness Buch der Rekorde für das geringste Gehalt aller Zeiten. Der hat sich selber ein Gehalt von $1 im Jahr ausgezahlt, damit eben Pixar wahnsinnig viel Geld, mehr Geld hat und diese Firma aufblühen kann. Aber ganz kurz, was ich noch sagen wollte. Cool, cool. Basiert es nicht letztendlich auch auf einer gewissen Arroganz oder einem gewissen, Arroganz vielleicht das falsche Wort, aber einem Ernstnehmen des Publikums zu sagen, wir können dem Publikum was zutrauen? Und da möchte ich gerne die Schleife zu Luke Mockridge schlagen. Weil der natürlich auch immer sagt, so von wegen, das Publikum muss es verstehen, es muss nahbar sein, es muss ein Wir-Gefühl geben, man muss es irgendwie, jeder im Publikum soll es verstehen müssen. Und ist nicht das auch gerade so ein bisschen der Gedankengang, so dieses, wir müssen für die Masse und wir brauchen Themen, die aus dem Alltag gegriffen sind und Mann und Frau und hier und da und Autofahren und Ikea, das müssen Themen sein, die Leute, die wollen gar nicht nachdenken, die wollen einfach nur aus der Couch sitzen. Sind das nicht auch die Gedankengänge, die letztendlich dazu führen, dass einem dann halt so ein Rick and Morty-Skript um die Ohren gehauen wird, so von wegen, du hast hier eine dreiebenige Realitätssimulation, aus der sie versuchen auszubrechen, so what? Das hat mit dem Leben der Menschen nichts zu tun. Ist da nicht bei den Amerikanern eher eine Arroganz da zu sagen, so nee, das ist einfach geil, so. Und dass man dann auch im Wechselspiel eine Zuschauerschaft heranerzieht, die dann auch Bock drauf hat und die sowas dann auch annimmt. Ja, das war ja ein Prozess. Also das war ja nicht mit einmal da, dass so ein kranker Scheiß da ist. Aber der Prozess kann ja nur angestoßen werden, wenn mal jemand sagt, fuck it, wir machen das jetzt einfach so und nehmen einfach mal eine Scheißquote drauf oder einen Flop. Ja. Oder aber dafür existiert eben eine Industrie in USA und die existiert hier nun mal nicht. Und da muss man mal sagen, da ist in Deutschland noch das öffentlich-rechtliche Fernsehen am nächsten dran, weil die einfach Geld in die Hand nehmen müssen, um Dinge auszuprobieren. Ja. Ihr habt recht. Ihr macht es hier. Permanent. Wir machen's. Ja? Wir sind verdammte Visionäre, wir sind Genies. Ich finde unglaublich, dass so eine. Ja, so eine aber Sendung, da geht noch mehr von Max. Wir können uns jetzt hier nicht auf die Schultern kommen. So von nein, aber nehmt das. Also das Ding ist ja auch, dass ich. Ich habe ja noch. Ich will natürlich auch irgendwann 1,5 Stunden machen. Und habe auch 3 Ansätze im Kopf, von denen ich aber noch nicht weiß. Einer davon sogar ein Spielfilm. Das wäre gar keine Animation. Und das könnte vielleicht sogar der erste sein, weil der dann sich noch relativ kostengünstig umsetzen lässt. Du kannst ja jetzt nicht Kartoffelsalat, aber du kannst natürlich einen Spielfilm grundsätzlich drehen für 1-2 Millionen. Das geht. Ein Animationsfilm ist ein. Ich glaube, es war 400.000 war das Budget. 400.000 Euro. Ich habe irgendwas von knapp unter 1 Million gehört. Naja. Wie auch immer. Jedenfalls, Kohle ist da leider immer mit ein Problem und da muss man erstmal drankommen. Und, aber ich mache es eben anders. Ich versuche mir erstmal mit kleinen Möglichkeiten. Und das mache ich jetzt eben seit mittlerweile auch 8-9 Jahren, eben auf YouTube Videos zu produzieren, von denen ich denke, das geht schon in die Richtung, wie ich finde, dass man Humor auch erzählen kann und wie er im deutschen Fernsehen so definitiv nicht stattfindet, jedenfalls nicht aus Deutschland produziert. Und was ich nicht ahnen konnte, aber hat mir jetzt ein einigermaßen großes Publikum dadurch erspielt, dass ich hoffentlich da mitnehmen kann, wenn es darum geht, einen Kinofilm zu machen. Aber ich habe das abseits vom Fernsehen gemacht und abseits vom Kino und die Zeit braucht es in Deutschland eben einfach. Aber das könnt ihr auch machen und wir, oh Gott, wir erzeugen gerade dieses Gemeinschaftsgefühl, aber wenn ihr wirklich Bock habt, ich wäre sofort dabei zu sagen, Leute, lasst uns mal Ideen zusammenschmeißen und gucken, was uns da einfällt und mit eurer Kreativität und meinem Input und allem, was man zusammenschmeißen kann. Und dann Joshua Sauer wäre ich der dafür. Joshua, der muss erstmal sein eigenes Ding machen, weil auch Joshua und ich haben schon zusammen Skripte entwickelt und ich habe ja sogar auch mal ein Drehbuch für die Nicht-Lustig-Serie geschrieben. Also wir haben schon viel zusammengearbeitet und können das auch gut, aber er muss jetzt erstmal seine eigene Serie an den Punkt bringen. Und dann macht er was anderes. Das heißt natürlich auch an euch Hörer da draußen, spenden. Wir brauchen wir haben tatsächlich noch eine Hörspiel-Storyline offen von 2 Leuten, die im Zoo Eis kaufen. Nein, die Storyline ist noch offen, die muss noch fortgeführt werden. Die hat sehr gut angefangen. Sehr du hast mich bei Eis. Angefangen. Leute haben es geliebt. Ralf Hute, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand's ganz toll mit euch. Vielen Dank, Sie waren aber denk nochmal drüber nach, ob du vielleicht noch irgendwie sowas mit Maler. Standbein also, irgendwie, Also mal gucken, irgendwie in der Sparkasse, wenn du da noch Volksbank jemanden kennst. Schau einfach mal, ob du da irgendwie guckst. Irgendwie kann nicht schaden, oder? Ja, vielen Dank. Ralf Rude, meine Damen und Herren. Stefan Titschler, meine Damen und Herren. Und Ralf Rude. Das war das Podcast-UFO und wir heben ab.